So, herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast Ausgabe 11. Mein Name ist Florian, ich bin auf Twitter unter @munifornication vertreten. Links von mir sitzt die... Noch etwas erkältete Anke, ich hoffe, ich huste nicht zu oft, auf Twitter unter Anke Gröner. Und links von mir... sitzt der Felix, auf Twitter als @semikofur zu finden. Und wir haben uns für heute zwei Fotoausstellungen angeschaut. Einmal Mark Steinmetz im Amerika-Haus mit United States Part 2 und Martin Parr mit der Ausstellung Souvenir of Photographic Journey im Kunstfoyer. Ich schlage vor, wir beginnen mit Mark Steinmetz. Mark Steinmetz ist ein Schwarz-Weiß-Fotograf. Er gilt als Chronist, als amerikanischer Chronist. Er hat zwischenzeitlich 12 Fotobuchmonographien in 3 Jahrzehnten veröffentlicht und United States Part 2 ist die erste große Retrospektive in Deutschland. Und ich würde vorschlagen, steigen wir direkt ein. Mark Steinmetz. Müssen wir nicht einfach Wein trinken? Müssen wir noch Wein trinken? Ja. So. Ja, dann genau. Genau, Wein. Wir haben ja auch noch Wein heute wieder dabei. Ja. Und, oh mein Gott, genau. Und das Weinthema heute ist Riesling von der Mosel. Genau. Und nichts amerikanischer und englischer als das. Ja. Genau, und wir haben ein Wein ist schon im Glas. Den wir alle gerade wie bescheuert schwenken. Genau. Riecht nach Riesling. Riecht nach Riesling. Aber nicht sehr mineralisch jetzt. Nee, nee, eher fruchtig, ja, hätte ich gesagt. Ja. Ja. Noch so ein bisschen blass. Es kann jetzt an dem Hustenbonbon liegen, den ich eben gegessen habe, aber er ist irgendwie ein bisschen... Erst ist er total süß und dann ist er total scharf. Mhm. Und irgendwie kann er mich noch nicht so überzeugen. Ich finde, so scharf finde ich ihn jetzt nicht, nee, ehrlich gesagt. Dann ist es das Hustenbonbon. Also es ist, er hat so am Anfang einen ganz interessanten Geschmack, dann kommt so eine leichte Spitze. Ja. Und dann, das war wahrscheinlich das, was du als scharf empfindest. Mhm. Und das Hustenbonbon. Ja. Und ansonsten ist er ziemlich fruchtig eigentlich. Sehr. Aber ist er relativ schnell wieder weg. Ja. Okay. Aber hat einen ganz, ganz angenehmen Bauch, finde ich irgendwie. Also so, er ist tatsächlich relativ schnell weg, aber bis dahin? Ja. Nö, so nach 3-4 Schlucken. Es ist, glaube ich, echt noch Hustenbonbon. Es ist fürchterlich. Das war eine ganz dumme Idee. Wobei ich jetzt persönlich gar nicht sagen kann, so welche also auch welche Kategorie von Obst jetzt irgendwie da in Frage kommt. Mich setzt diese Runde aus. Ja. Ich schmecke anscheinend womit nichts. Super, ganz toll gemacht. Vielleicht Stachelbeere. So, ja, oder... Stachelbeere. Jetzt eher gesagt Quitte oder so. Quitte? Ich möchte Zitronenmelisse von Rucola, nicht Rucola, Ricola in den Ring werfen, aber gut, anyway. Okay. Gutes... Steinmetz. Genau, Steinmetz. Ja, Steinmetz, also ich... Ja, was soll man da schon was sagen? Was soll man schon sagen? Ja. Können wir jetzt wirklich keiner was sagen? Okay, also dann fange ich halt an. Also ich finde es erstens spannend, dass wir die erste Retrospektive in Deutschland zu sehen kriegen. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte von dem Mann vorher noch nie gehört. Ich habe einfach mal ein bisschen versucht, über ihn noch was rauszufinden. Ein paar Artikel. Es gibt sehr, sehr wenig Bücher hier in Deutschland über ihn. Ich habe einen Artikel von ihm gefunden, den er im Time Magazine geschrieben hat, über die neue fotografische Sammlung vom Museum of Modern Art, also wo Fotos von 1960 bis heute gesammelt werden. Er ist nicht ganz so glücklich mit dieser Sammlung, also er beklagt, dass sie alle eher so nach einer visuellen Notiz aussehen, die Bilder seien de-skilled, das ist ein Ausdruck, den eine Kuratorin mal für Ed Ruscha geprägt hat, also die sehen halt aus, als wären keine besonderen Fähigkeiten dafür nötig. Das, was ihm so fehlt, ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und ich ahne, wo seine Kritik herkommt, weil ich finde, seine Bilder erzählen alle eine Geschichte. Ich habe bei fast allen seinen Fotos das Gefühl gehabt, es ist irgendein... Ich habe sofort ein Roadmovie im Kopf, ich habe sofort eine komplette Story im Kopf. Es ist eben nicht einfach nur so eine Nebenbei-Notiz, sondern wirklich ein besonderer Moment, den er eingefangen hat. Mhm. Darf ich dann vielleicht mal kurz ein Zitat, was in der Ausstellung auch als Wandtext vorhanden ist, von ihm anlernen. Er sagt, there are emotional notes that black and white can deliver that color cannot. Und ich glaube auch, diese Intensität, auf die er da anspielt, oder die Tiefe, die sucht er auch in seinen Fotos. Und die findet er, also in denen, die er uns zeigt, findet er sie auch. Mhm. Also vielleicht mal ganz vorab so zum Setting der Ausstellung. Die Ausstellung heißt ja United States Part 2 und Part 1 war quasi, Felix, das hast, glaube ich, du gesehen. Ja, das war auch in München und es war so leicht größer, aber andere, bis auf, glaube ich, ein paar Fotos, andere Werke in der, war mir vorher nicht bekannt, Lothringer 13 Halle. Und ich bin auch eigentlich nur drauf gekommen, weil ich im Rahmen der Open Art unterwegs war und in einer anderen Galerie war, wo ich in ein Gespräch mit reingeraten bin mit der Galeristin und einem ihrer Künstler, also auch ein Fotograf, den sie vertritt. Und der hatte ihr erzählt, dass er in der Lothringer 13 war und die Ausstellung dort, die Fotografieausstellung war so wahnsinnig toll. Und dann habe ich mir so eine mentale Notiz gemacht, ach ja, da musste hin. Und dann habe ich, das war eben der erste Teil dieser Retrospektive, wo er dann auch also aus denselben Fotozyklen wie Amerika-Haus ausgestellt hat, aber auch aus eben anderen und viele andere Werke und eben mehr, weil mehr Platz war. Aber leider habe ich das auch erst dann quasi zwei Tage, bevor die Finissage war, geschafft, mir das anzuschauen. Sonst hätte ich euch das irgendwie noch nahegelegt, da unbedingt reinzugehen. Aber deswegen hatte ich mir sofort die Notiz gemacht, wenn wir es schaffen, Part 2 ist bestimmt genauso interessant wie Part 1. Ja, also ich meine, wie viele Werke waren jetzt circa ausgestellt im Amerika-Haus? Hat jemand mitgezählt? Ja, also man kommt rein, im Gang waren es zunächst mal zwei Bilder. Dann geht man einen relativ langen Gang entlang, um zum Hauptraum zu kommen. Da sind es 22 Bilder. Ja. Und dann in so einer loftigen Garage quasi. Ja. Da waren es dann... Munich is not Berlin. Genau. Da habe ich gedacht, oh Mann, da habe ich nicht mehr gezählt. Aber da waren es vielleicht auch nochmal so... Höchstens 20. Das waren vielleicht 10 vorne und dann die großformatigen. Ja. Genau, also höchstens... Aber dann war die Vitrine mit seinen Fotobüchern. Genau, also im zweiten Raum war dann noch eine Vitrine mit Fotobüchern, mit Monografien, mit Einzelbildern, auch mit sozusagen Kontaktabzügen. Also, dass man auch mal sieht, wie er... was alles auf so einem Film, den er so verschossen hat, drauf ist und wie dann die Auswahl ist und wie auch so die Varianten der einzelnen Bilder sind. Das finde ich immer ganz toll und ganz spannend, wie ein Fotograf sozusagen dann auch arbeitet und wie der Auswahlprozess dann abläuft, weil also gut, heutzutage ist es ja irgendwie, da findet der Auswahlprozess häufig dann nachgelagert statt quasi, also das ist dann, wenn man mit digital fotografiert, ist ja eigentlich quasi der Auswahlprozess muss dann viel rigoroser nach der Aufnahme stattfinden, aber wenn man analog fotografiert, wie Mark Steinmetz das macht, dann müssen die Schüsse schon relativ sitzen, weil auf jeder Rolle sind nur 36 Aufnahmen, aber auch da sieht man die verschiedenen Varianten, fand ich sehr spannend. Mhm. Und auch in der Vitrine sieht man das einzige Farbfoto der Ausstellung. Das war... Echt? Ja, das war, glaube ich, ein Porträt. Waren die ersten beiden vorne im Gang nicht auch Farbfotos? Nee, das waren einmal eine... Ich habe die echt erst beim Rausgehen gesehen. Eine Aufnahme, so eine Mondaufnahme. So Cityscapes. Ne? Ja, genau. Es war so ein bisschen untypisch für sein Werk. Genau. Es war so Cityscape, irgendwie, ja, es Nachthimmel. So Skyline irgendwie, ja, wobei, man auch, wenn man auf die Website betrachtet, hat ja auch eine Fotoserie, die Passage heißt, die sich mit Reisen beschäftigt. Und da passt wiederum... Der Flügel mit dem Mond, der Flugzeugflügel mit dem Mond durchaus rein. Genau. Also wollen wir vielleicht mal, also irgendjemand, also irgendein bestimmtes Werk, was jetzt einen von euch wirklich total mitgenommen hat, Anke oder Flo, einfach mal wirklich in die Werke einsteigen, auch bevor wir uns. Was ich spannend finde, gerade eben im Zusammenhang mit den Büchern, die in der Vitrine lagen, ist, war eben auch so ein. Ich komme zu deinem Punkt gleich. Da standen quasi auch zwei Tablets rum, wo man sich durch seine Webseite durchklicken konnte. Und das hat das Ganze noch ein bisschen... Man hat eben nicht nur die 30, 40 Bilder in der Ausstellung, sondern kann noch mehr gucken. Und auf der Webseite sieht man dann eben, in welchen Kategorien er die eingeordnet hat. Und ich finde, das hat die Ausstellung teilweise übernommen. Also es gab einen, das war gleich das Erste, was man reinkommt. Links, das war eine Serie aus der Bilderserie Summer Camp von 86 bis 2003. Halt Kinder in Ferienlagern. Es gab aber auch andere Serien, die offensichtlich aus mehreren Büchern von ihm zusammengestückelt wurden. Mhm. Da fand ich einige Zusammenstellungen gelungener als die andere. Summer Camp fand ich jetzt, ja, war so ein okayer Reinkommer irgendwie. Wie gesagt, Kinder im Camp. Ich fand die Schwarz-Weiß-Optik da einfach ganz schön, weil es eben nicht diese typische, verklärende, idyllische Kinder-Ferienfotografie ist. Ich musste die ganze Zeit an The Wonder Years denken oder so. Das war es eben nicht, sondern durch das Schwarz-Weiß kriegt es halt diesen dokumentarischen Charakter und es ist eben nicht ganz so kitschig, aber trotzdem waren das eigentlich die Fotos, die mir am egalsten waren. Dann kam eine Serie, die hieß Cleveland School Teachers und dann kam eine Serie, die ich persönlich sehr interessant fand. Das waren eben jetzt eine zusammengestückelte Serie. Ich habe die jetzt mal Frauen und Mädchen genannt. Das waren halt 5 Bilder eben von Mädchen oder Frauen. Und ich fand es einfach sehr spannend, da die Rollenbilder zu sehen. Also das erste Bild, da sieht man halt 3 recht stark geschminkte Mädchen, Teenageralter. 2 schauen die erste lachend an, die trägt so eine große Jacke. Ich habe sofort gedacht, das ist die Jacke von ihrem Freund und sie ist ein Cheerleader. Und wie gesagt, man hat sofort eine Story im Kopf bei seinen Bildern. Mhm. Das ist jetzt natürlich Klischee-Denken, klar, aber das war halt eben geschminkte Mädels. Okay. Dann gab es ein Kind, das so auf dem Rücksitz vom Auto sitzt und rausguckt nach hinten. Der Fotograf steht offensichtlich hinter dem Auto. Und sie guckt also einfach nur ganz ruhig, guckt einfach nur ihr Gegenüber an. Da ist eben noch keine Rolle. Das Kind hat diese Rolle noch nicht gelernt. Es weiß noch nicht, wie verhält man sich als Mädchen vorm Fotografen. Das fand ich einfach ein sehr schöner Kontrast. Eins meiner Lieblingsbilder war dann, du siehst so einen Pickup-Truck, Vordersitz, und da sitzt ein Mädchen, ein kleines Mädchen mit einer Papierkrone drauf. Also es sieht aus, als ob sie gerade zu ihrem Geburtstag fährt oder so ähnlich. Und es ist halt einfach so ein schönes, nettes Kinderfoto. Und dann fällt dir auf, dass am Spiegel von diesem Pickup-Truck so ein Soft-Porno-Bild hängt von so einer barbusigen, blonden Frau, schön untersichtig fotografiert. Und das ist so ein böser Kontrast einfach. Also das meine ich mit Rollenbildern. Es ist eben das Mädchen mit der kleinen Prinzessinnenkrone und dann siehst du halt, ja, sowas. Also das war halt die Ecke, die ich für mich am spannendsten bilde. Und da hing eben auch das Bild, um auf deine Frage von vor 5 Minuten zurückzukommen, das Bild, was mir am besten gefallen hat, hing auch bei den Frauen und Mädchen. Eine junge Frau mit kurzem Haar, wir sehen sie seitlich, sie steht vor so einer Holzwand. Hinter ihr sind so 2 kahle Zweige, die nach oben ragen. Sie trägt eine schlichte Bluse und einen langen Rock. Und man sieht ihren rechten Arm, der sehr weit nach unten hängt, auch weil der Blusenärmel so weit über ihre Handfläche rüberragt. Und ich musste sofort an Cézanne denken und den Jungen mit der roten Weste, der eben auch so einen langen Arm hat, wo sich damals alle Kritiker drüber lustig gemacht haben, Cézanne kann keine Arme malen, der ist viel zu lang. Da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist so eine, es ist natürlich keine klassische Pose, einfach nur, weil es eine Bild ähnlich, das heute, ihr Bild ähnelt, das heute so zum kunsthistorischen Kanon gehört, aber da hatte ich halt wirklich das Gefühl, das war der Moment, auf den er gewartet hat. Und deswegen kann ich seine Kritik an vielen anderen Fotos eben nachvollziehen, die einfach so Schnappschüsse sind, die zufällig entstehen, wo man eben 47 Aufnahmen macht und eine passt dann halt. Bei dem Bild hatte ich wirklich das Gefühl, genau den Moment wollte er haben. Bei dem Bild ist mir auch aufgefallen, also das ist auch auf seiner Website zu finden, was dann eine Nachbetrachtung nochmal ermöglicht hat. Und da habe ich auch ein bisschen überlegt, einfach auch mit dem Licht, wie es fällt und wie die Schatten fallen, und bin dann zu einem Schluss gekommen. Eigentlich muss er das, also abends, also eigentlich muss es drumherum dunkel gewesen sein. Und das, also dass es ein künstliches Licht ist, entweder eine Laterne oder irgendwas, was von rechts anleuchtet, weil von rechts siehst du so einen Schatten, als von irgendeiner Säule, von dieser, es ist offensichtlich auf irgendeiner Art Veranda, also ja, vielleicht ein Holzpfosten, weil es ist so wie die Schattierungen sind und auch die Kontraste von dem von Licht und Schatten, habe ich mir gedacht, das kann kein Tageslicht sein. Echt? Für mich sieht das total nach Sonnenlicht aus. Mhm. Wir sitzen hier mit unseren Rechnern und iPhones, wo wir die Bilder uns runtergezogen haben. Sorry, Scheinmetz. Die werden nicht geklaut. Das sieht schon nach Tageslicht aus. Ich finde auch, also für mich war das Sonnentag. Also, aber das war jetzt ehrlich gesagt nicht das, was für mich das Bild so spannend gemacht hat. Ich kann gar nicht großartig erklären. Also ich glaube, wenn man das Bild so zum ersten Mal sieht, denkt man sich, boah gut. Aber das war wirklich das Erste, wo ich wirklich ganz klassisch einfach im Gang stehen geblieben bin und dieses Gefühl hatte, hier möchte ich jetzt länger hingucken. Das war das erste Bild, wo ich echt länger hängen geblieben bin. Was mich irgendwie schwer beeindruckt hat, das waren zwei Dinge. Das eine, Anke, hast du schon gesagt, nämlich, dass er immer so Storys erzählt und dass man immer eigentlich genau weiß, was passiert davor und was passiert danach und was ist der Gesamtkontext des Bildes irgendwie. Das so. Das ist fast ein bisschen unheimlich. Ja, weil das so eingefroren ist und ein Bild ist natürlich immer eingefroren, aber irgendwie man hat sofort im Kopf irgendwie eine Assoziation und das so hinzukriegen, ist ganz stark. Mhm. Und der zweite Punkt ist, der mich fasziniert hat, das sind Bilder aus einer Zeit und man erkennt auch sofort irgendwie so ganz grob den Zeitrahmen, aber doch haben sie irgendwie was ganz Zeitloses, was so was ganz Klassisches irgendwie. Was menschlich Zeitloses, also ich denke jetzt vielleicht zum Beispiel an dieses eine Bild von dem Mädchen, was auf einer Motorhaube das war mein sitzt, ja. Ja. Motorhaube sitzt und ist ganz klar, also das Auto ist in den 80ern, sie telefoniert mit einem Telefon, dass sie offensichtlich aus dem Haus irgendwie eine... Es geht irgendwie durchs Auto durch. Ich glaube, es geht unterm Auto durch und sitzt da dran und telefoniert, weil sie irgendwie privat telefonieren will und nicht mit ihren Eltern im Haus oder so. Und ist auf dieser Motorhaube und also auch alles an ihr, die Frisur und das Auto und die Tatsache, dass es ein Schnurtelefon ist, sagt also alles so 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, irgendwie sowas. Ja, aber gleichzeitig aber ist es natürlich eine Pose, dieses, wo du weißt, genau so sitzen heute noch Mädels auf Motorraum oder auf Jungs. Aber mit dem Handy, aber dieses weg von den Eltern, ich bin jetzt Teenager, ich will jetzt hier draußen sein und meine Ruhe haben und dann auch dieses vereinnahmende, dann auch das Posieren, dass wenn andere jetzt vorbeikommen, dieses sich selber zur Schau stellen oder Selbstbewusstsein haben oder Selbstbewusstsein vorgaukeln. Das meine ich, aber ich glaube, das Zeitlose ist eben das, was er den Menschen entdeckt. Und da ist dann eben die Tatsache, dass es in einer bestimmten Zeit verankert ist oder dass du die Zeit eben aus der Umgebung erkennen kannst, nicht so wichtig. Weil, und da sind wir jetzt wieder auch bei dem, was wir angedeutet haben, weil er ja eins tiefer geht und das auch ersichtlich wird. Ja. Ich glaube, nicht nur die Zeit ist wichtig, sondern auch der Ort. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch klischeeig. Also ich habe nie lange in Amerika gelebt, ich war nur im Urlaub drüben, aber das waren alles Bilder, wo ich der Meinung bin, die können nur in den Vereinigten Staaten aufgenommen worden sein. Die sehen so unfassbar amerikanisch aus. Das kann jetzt natürlich sein, dass mein Bild von Amerika eben auch aus 1000 Filmen geprägt ist, natürlich garantiert aus Serien. Und die Bilder sehen eben auch aus, wie eben aus Indie-Filmen, keine Ahnung, was ich vorhin schon gesagt habe, Roadmovie. Aber es sind eben auch so Symbole, die für mich Amerika sagen. Also es sind sehr viele Autos zu sehen. Also ich finde, mit Autos hält er sich auch sehr lange auf. Da war ein Foto dabei, wo ich auch dachte, ach, das ist das Roadmovie-Foto schlechthin. Du siehst halt die Seite von einem Auto und eine Frau lehnt sich mit ihren Ellenbogen aufs Seitenfenster, hat den Kopf auf ihren Händen und ihre Haare wehen so quasi im Fahrtwind, während sie den Kopf so ein bisschen aus dem Seitenfenster hängen lässt. Ja. Und du siehst halt, das Auto ist total verbeult, hinten die Radkästen sind ausgedellt, die Zierleiste hängt nur noch so notdürftig dran. Das ist für mich so ein typisches, keine Ahnung, Bible Belt, weiß ich auch nicht. Also das war für mich so ein klassisches amerikanisches Foto. Also ja, es ist jetzt aus der Serie Kids and Teens. Mhm. Ja, und wo auch immer er es aufgenommen hat, also die Häuser, also es ist nicht so, dass die Häuser einem erlauben zu sagen, okay, das muss jetzt die Südstaaten sein oder das ist jetzt der mittlere Westen oder das ist gar nicht mal, es ist schon, also es ist sehr amerikanisch, wobei man natürlich dazu sagen muss, also die Ausstellung heißt ja auch United States Part 1 und Part 2, dass da natürlich schon, also es ist, er erreicht eine bestimmte Essenz. Jetzt muss man dazu sagen, er hat auch andere Fotoserien, die jetzt nicht ausgestellt wurden. Paris in My Time zum Beispiel oder Tuscan Trees. Von so her soll, und auch er hat zwei frühe Fotobücher aus Los Angeles, die halt vielleicht dann das nochmal anders darstellen. Also wir haben jetzt leider nicht den Vergleich zu sagen, ob er jetzt, wenn er jetzt in Paris fotografiert, ob das dann alles total französisch ausschaut, ob das einfach seine Kunst ist, dass... Also, die Bilder, die auf seiner Website sind, finde ich, sehen den schon ähnlich. Also ich finde schon, dass es Steinmetz ist, sofern man das beurteilen kann, nachdem man einmal eine Webseite durchgescrollt hat. Aber natürlich ist das auch eine Auswahl. Klar, die Ausstellung heißt eben, wie du gesagt hast, United States. Ich habe meinen Satz vergessen, sorry. Weitermachen. Ja. Aber was ich spannend fand... Es ist schon sehr, sehr amerikanisch und es ist auch immer so quasi, also quasi über das Filmartige quasi, liegt es eigentlich nahe zu sagen, das ist ein Klischee. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass es ein Klischee ist, was er da abbildet, sondern ich hatte schon immer den Eindruck, er ist irgendwie doch relativ nah dran irgendwie so an den Dingen und an den Leuten, vor allem an den Menschen irgendwie. Und das fand ich beeindruckend, weil das schon ein Spannungsverhältnis ist. Je mehr sozusagen von einem Film, was er da abfährt, quasi ein Bild hat, desto stärker ist eigentlich der Drang zu sagen, ah, das ist schon irgendwie ein Klischee, aber da hatte ich nie irgendwie einen Eindruck, dass es in die Richtung abdriftet. Ja. Also es kommt einem bekannt vor, aber nicht so, dass man denkt, ja, tausendmal gesehen. Ja. Genau. Ich nehme jetzt vielleicht mal ein Bild aus der Serie The Players. Ja. Wirklich eine ganz tolle, typisch amerikanisches Thema. Typisch amerikanisches Thema, einfach Little League Baseball, hauptsächlich, also wenn ich das auf seiner Webseite gesehen habe, auch teilweise anders, andere Sportarten, aber wirklich... Players ist von 86 bis 1990 fotografiert worden. Ja, und da fand ich eins ganz toll, dass ich für mich persönlich, weil ich jetzt an das dein Filmthema anknüpfen möchte, Anke, für mich persönlich einfach Field of Dreams genannt hatte, weil es mich an den Film mit Kevin Costner so ein bisschen erinnert. Also dieses Build it and they will come. Ja. Aber da steht ein älterer Mann, also in der Rückenansicht, ein älterer Mann mit einem Cappy, also einem Pulli und Jeans eigentlich. Also er füllt so, ja, ich würde sagen, also fast die Höhe des Bilds aus. Und man sieht ihn sehr scharf und wenn man dann, steht auf der Wiese und dahinter, wenn man hinter ihm sieht man dann ganz klar irgendwie so zwei Baseballteams beim Trainieren und er steht da und lehnt auf einen Baseballschläger und beobachtet das so, also für mich wirkt das irgendwie so ein Teil der Coach oder vielleicht ist es der Hauptcoach, der jetzt seinem Spielern da beim Aufwärmen zuguckt, aber toll fand ich die Perspektive, weil es eben von sehr weit unten fotografiert ist und die ganze Wiese ist voller Pusteblumen. Man sieht, also das Ganze an Fokus und wie gesagt, das Spiel ist dahinter und da steht dieser Mann, von dem man sich vorstellt, er hat schon alles gesehen und guckt jetzt diesen komischen den Team, das er dieses Jahr trainiert und so. Obwohl man ihn wirklich nur von hinten sieht, erwarte ich, dass er mit total kritischem Blick auf diese Jungs jetzt da schaut und so, und schon wieder. Aber auch diese Pustenblumen haben was total Poetisches für mich, also gerade auch auf dieser Wiese. Ich bin da total drüber gestolpert, weil ich bin halt immer erstmal, gehe ich so im Stechschritt an allen Bildern vorbei und gucke einfach, wo ich hängen bleibe. Und bei dem Bild dachte ich, Coach auf dem Feld mit 100 Bällen, die Kinder irgendwo sonst hingeschlagen haben. Bis ich dann eben erst gesehen habe, das sind gar keine Bälle, das sind Pusteblumen, alright. Allein dafür hat das Bild schon gewonnen. Das Bild, was mir von den Players am besten gefallen hat, war, du siehst so eine kleine dreistufige Tribüne vor so einem Maschendrahtzaun. Und ich nehme an, hinter dem Zaun spielt sich dann eben, ist die Little League oder spielen halt irgendwelche Kinder Baseball. Und alle Menschen, die auf dieser lächerlichen dreistufigen Tribüne, also du hast halt drei Sitzflächen übereinander treppenartig angeordnet, alle Menschen, die auf dieser Tribüne sitzen, gucken aber nicht aufs Spielfeld, sondern genau in die Gegenrichtung. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade ein Verkehrsunfall passiert ist, keine Ahnung, dass diese Tribüne steht zwischen einer schlecht asphaltierten Straße und eben diesem Maschendrahtzaun. Und ich fand, es war einfach wieder, es zeigt einfach so wieder die Wichtigkeit von Sport im amerikanischen Alltagsleben. Du baust halt eine lächerliche kleine Tribüne, wo 10 Leute drauf sitzen können, irgendwo mitten in die Pampa, damit Eltern ihren Kindern beim Baseballspielen zugucken können. Also mir hat, glaube ich, am besten gefallen das Bild, was auch großformatig im zweiten Raum zu sehen war, mit dem Jungen, der gerade sein, ich gehe auch davon aus, dass das der Coach ist, der seinem, also man sieht den Coach von hinten, der Junge blickt zu ihm hoch. Ja, genau, das ist auch das, was auf dem Handout oder auf dem Flyer, den man da bekommen kann, das Bild abgebildet ist. Und der Junge schaut zu ihm hoch und irgendwie hat so eine Steve Urkel-hafte Brille irgendwie auch an. Und man weiß es nicht, da irgendwie. Er kriegt gerade irgendwie schlechte Nachrichten im Bereich. Also er kriegt gerade entweder... Oder er hat Angst davor, dass er schlechte Nachrichten bekommt. Genau, hat er Angst, dass er schlechte Nachrichten bekommt. Du darfst nicht spielen dieses Mal. Oder das war jetzt echt übel, was die hier abliefert, das junge Mann. Ja. Und das ist einfach so ein eindrückliches Bild und unglaublich. Ja. Ich fand generell bei The Players lustig, dass er sich eher mit den Leuten rund ums Spielfeld beschäftigt hat. Also Leute, die irgendwie Bälle von irgendwo her runterfischen und Mädels, die am Zaun hängen oder sowas und kaum wirklich mit dem Spiel geschehen. Ja. Da fand ich das, also eine toll, wo du bei den Zuschauern gerade bist, wo sie halt ganz klar hinter dem Batting Cage stehen, also hinter dem Batter, wo offensichtlich eine Familie, die jetzt irgendwo im Park noch was anderes gemacht hat. Also ich vermute mal eine Familie, also zumindest ein Mann und eine Frau, ein Sohn, und die alle irgendwie am Zaun hängen und schauen. Mhm. Irgendwie der Mann hat einen Tennisschläger unterm Arm, und das Mädchen aber, das offensichtlich dazugehört, ist uns seitlich zugewandt und hat so eine Ballerina-Pose. So eine schwungvolle Drehung, als ob sie sich gar nicht mit dem Baseball von dem anderen hängen beschäftigt. Und sie hat irgendwie den einen Fuß so angewinkelt, als ob sie jetzt für die Tanzstunde ihre Bewegungen übt oder so. Also völlig in sich versunken und gar nicht mit diesem Spiel beschäftigt, auf das alle anderen starren, sondern vielleicht gelangweilt und dann einfach anders. Das hat so plötzlich so eine Dynamik gehabt. Oder so ein Moment, das von dem Spiel weggeht. Also es ist schwer zu beschreiben. Also ich meine, vielleicht klingt es schon ein bisschen raus, dass wir da durchaus denken, man soll es sich selber anschauen. Ach ja. aber es ist, wie gesagt, es ist so ein total kleiner Moment, aber der wirkt in seiner Art, wie er es aufnimmt, sehr groß. Das finde ich bei ihm auch lustig, dass er immer wechselt zwischen Leuten, die ihn anschauen, die also offensichtlich mitkriegen, dass er sie fotografiert, und Leute, die es anscheinend nicht mitkriegen, wie eben der kleine Junge, der auf die miesen Nachrichten vom Coach wartet. Der sieht nicht so aus, als würde er wissen, dass er fotografiert wird, weil er hat auch einen sehr, sehr bemitleidenswerten Gesichtsausdruck. Das ist echt ein böses Foto. Nein, nicht böse im Sinn von bösartig, sondern einfach, man steht da und denkt, oh. Ja, we've all been there. Ja, genau. Wer kennt es nicht? Also bevor wir ich habe den Eindruck, wir nähern uns dem Fazit, aber bevor wir bevor wir da hinkommen, würde ich vorschlagen, probier doch mal Wein 2. So. Der sieht irgendwie genauso aus wie der erste. Moment, ich muss alles mal ins Licht halten. Ich sehe überhaupt nichts. Ja. Der sieht genauso aus. Der sieht genauso aus. Super, Weißwein halt. I think this is wine. Ja. Ja, Riesling von der Mosel. Der riecht jetzt aber schon. Der riecht ein bisschen gehaltvoller, wenn ich jetzt sage. Ja, gehaltvoll ist genau das richtige Wort. Ich finde, der riecht nach Fleisch. Ich habe keinen Hustenbonbon genommen. Die hat aber was Scharfes. Da würde ich jetzt was Mineralisches tatsächlich auch. Echt, ich finde, der riecht total so butterig, schwer. Baby, come to mama. Okay. Vielleicht bin ich heute wirklich raus, was Geschmacksnerven angeht, sorry. Dafür, dass er so fett riecht, kommt aber nicht mehr so viel rum. Der bleibt am Ende auch so ein bisschen. Also, der geht ab und dann ist er leider relativ schnell weg, wie Wein 1, aber unterscheidet sich stark von Wein 1, hätte ich jetzt gesagt. Also, gehaltvoller irgendwie, also weniger Frucht eigentlich. Obwohl er total danach riecht. Ja, deutlich mineralischer, hätte ich jetzt gesagt. Okay, ich bin raus. Ich sitze hier einfach und trinke. Felix, was meinst du? Also wenn Frucht, dann irgendein saures, aber kein Zitrus, sondern eine andere. Vielleicht doch Stachelbeere. Nee. Da ist nirgends Stachelbeere. Ich trinke nochmal gegen Wein 1 an. Ich schmecke echt nichts. Ich bin noch raus. Ich bin ein Gasttrinker. Also ich finde, der erste fällt jetzt ein bisschen ab, aber ich blubbere einfach vor mich hin, weil offensichtlich schmecke ich ja eh alles. Der zweite ist halt irgendwie schwerer, habe ich den Eindruck. Ja. Aber so richtig... Ich weiß auch nicht. Das habe ich schon mal gesagt bei einem Wein, aber da trifft es auch dazu. Der weiß auch nicht so richtig, was er will. Ja. Also der kommt so mineralisch daher, aber irgendwie... Na gut. Nee. Also kann man beide trinken, aber ist jetzt auch noch keiner bei, wo ich sagen würde, ja, sofort eine Kiste ordern. Mal gucken. War gut. Ich weiß. Dann werden wir alle gut eingekauft. So, vielleicht sind es nicht wir, vielleicht ist es die Mosel. Genau, die Scheißmosel. Ja, ich möchte nur kurz auf die Katzenfotos von ihm hinweisen. Ich fand, er hatte ein Buch, das heißt, wie hieß es doch gleich? Ancient Tigers of My Neighborhood. Oh genau. Ja. Eben. Er hat ein Buch ernsthaft mit Katzenfotos gemacht. Da bin ich relativ schnell dran vorbeigegangen, weil ich natürlich augenrollend und als interneterfahrener Mensch da dachte, oh, Katzenfotos. Aber es gab eine Katze, die wirklich im ersten Augenblick so aussah wie ein dickes Baby, wo ein Snapchat-Filter mit dem Katzengesicht drüber gelegt wurde, weil die saß einfach so beknackt irgendwo auf dem Rasen rum, dass ich zuerst dachte, huch, ich habe einen Instagram-Stream auf, ganz komisch. Und da ist mir eigentlich erst aufgefallen, wie dermaßen uninstagrammig Marc Steinmetz aussieht. Also eigentlich, ich bin ja völlig versaut durch die ganze Instagram-Ästhetik, auf die man den ganzen Tag guckt. Die ganzen sozialen Medien ballern dich halt mit einer gewissen Ästhetik voll. Und wenn irgendjemand nicht so aussieht wie alles, was ich sonst im Internet angucke, dann Marc Steinmetz. Und man muss natürlich zusagen, dass das Buch über die Katzen, da war im Part 1, waren da ein paar mehr Bilder. Das Buch ist von 2005, also vergiss Instagram, den ganzen Instagram-Mist und die ganzen Katzen-Memes und The Internet is for Cats. Sondern das The ist Internet so, is for Cats. Er hat das halt, also tatsächlich, der Name ist Programm. Er hat einfach die Katzen in seinem Wohnviertel fotografiert, weil die ihm aufgefallen sind. Wie die da rumlungern, wie die und so weiter. Klar, deswegen hat er gesagt, also, ja, aber das ist halt... Da ist ein anderer Anspruch dahinter. Ja, natürlich, aber im Vergleich zu den, wie ich finde, wirklich meisterhaften Menschenabbildungen, waren die Katzen dann doch eher so, really, echt jetzt, Katzen? Na gut. Also ich glaube, ich würde gerne noch auf ein Foto eingehen, was jetzt auch keine Menschen drin hat, sondern das war auch großformatig, als aufgezogen. Es war ein Auto, was von Wurzeln überwuchert ist. Also du siehst aber auch, dass es definitiv ein amerikanisches Auto ist. Ja. Irgendein Cadillac oder irgendwas. Ja. Also du siehst es an der kastigen Form. Ja. Und im ersten Blick, also eigentlich fokussiert sich alles auf dieses Auto, was irgendwie in die Landschaft mit reingewachsen ist. Und dann gibt es so einen leichten Abhang, eine Böschung und so weiter. Und irgendwann später so ein bisschen, scheint auch so ein bisschen Nebel oder ist es das Licht, dann siehst du plötzlich auch einen Güterzug dahinter, wie er hier steht. Und das ist, keine Ahnung, so eine irgendwie, dieses leicht Industrielle, aber auch dieses Wasteland, was man Amerika auch in der Weite manchmal so ein bisschen unterstellt, einfach in einem Foto sehr gut eingefangen. Und was bei ihm halt manchmal auch ist, eben, und das Foto macht es ganz gut, das englische Wort ist bleak, finde ich manchmal ein bisschen trostlos. Also da ist auch immer eine gewisse, also was man ja schon hat mit dem Jungen, also da ist manchmal so eine gewisse Schwere drin. Also dieses, dass es einfach nicht einfach ist. Oder nehmen wir auch mal das eine Foto noch, das war übrigens in beiden Ausstellungen, der alte Mann mit der schwarzen Katze auf dem Arm. Wo du ihm ansiehst, offensichtlich hat er schon sehr viel durchgemacht. Die Katze hängt da irgendwie schlaff und müde auf seinem Arm. Sie sind beide irgendwie müde, aber aufgeben ist ja nicht. Und das Gesicht ist einfach zerfurcht. Also vielleicht hat er an der frischen Luft sein ganzes Leben, vielleicht ist ein Farmer. Ich hatte das Gefühl, es sind Trucks im Hintergrund. Also du weißt es alles nicht genau. Du hast das Gefühl, du hast sofort das Gefühl, da steckt ein ganzes Leben dahinter und er ist zu müde, dir das zu erzählen. Ja. Fand ich irgendwie... Also das Einzige, was ich eventuell zu bemeckern hätte, ist, dass... also wenn ich sage eben, das sind Bilder, die einem bekannt vorkommen und man hat sofort einen Film im Kopf, das, was eben auch bekannt vorkommt, ist, dass er relativ eindimensionale Menschen vor sich hat. Also es gibt kaum Körperdiversität, es gibt zwar weiße und schwarze Menschen, aber es sind fast alle schlank. Auf der Webseite habe ich ein einziges Bild gefunden, wo ein etwas dicklicherer Junge irgendwo mal rumsitzt. Aber ansonsten ist es schon alles sehr gewohnte Körpernormen. Da war kein einziger Rollstuhlfahrer dabei, keine Ahnung. Also es sind schon irgendwie sehr genormte Menschen. Also ich musste so ein bisschen, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich an Viviane Meyer gedacht habe, die dann auch Street Photography gemacht hat, auch vielleicht 20 Jahre vorher vor ihm. Bei ihr sieht irgendwie alles mal glamouröser aus, obwohl es auch in Anführungsstrichen normale Menschen sind, die sie fotografiert, während er dann eben immer dieses Bleak irgendwie rausholt. Aber trotzdem hast du eben immer noch relativ konventionelle Menschen. Das fand ich ein bisschen schade. Ist es die Frage auch, in welche, sagen wir mal, in welche Viertel er geht? Also ich finde jetzt gerade, also, sagen wir mal, bei den Cleveland Teachers war es schon gemischter Grad bei den Lehrerpersonen. Also Und da wollte ich noch, also da musste ich sehr schmunzeln, weil die bei diesen Bildern sind aus Mitte der 2000er. Die Cleveland Teachers sind ja 2006. Ja. Also die Menschen, die einfängt in bestimmten Momenten, sind das eine, aber der Hintergrund immer, also teilweise diese Motivationsposter, die dranhängen irgendwie, also eins war eigentlich ganz nett, weil es offensichtlich vor Thanksgiving war, I'm thankful for books, wo offensichtlich darüber reden musste, warum man, welche Bücher man gerne mag und so weiter. Alles andere fand ich nur, also der Spruch ist mir geblieben, also amerikanischer geht's ja nicht, irgendwie einfach diese Motivation, wo es einfach steht groß, Triumph ist Umf added to try. Oh. Ja, irgendwie meine Fresse, ja, also ich meine, auf Twitter würde man, was weiß ich, wie viele Strafkästen bekommen, ja. Aber solche Poster, die dann dranhängen und dann denkst du aber auch, wie schwer das dann teilweise ist, also eben dazu unterrichten und dass teilweise das wenig belesen sein auch Problem in der amerikanischen Gesellschaft ist und wie sehr sich diese Menschen abmühen, also gegen diese Dinge anzukämpfen. Hm. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich bei fast allen Bildern sichtbar, dieses Bemühen, dieses irgendwie, ich möchte was aus meinem Leben machen. Und das meine ich mit den Trostlosen, dass man auch neben parallel immer das Gefühl hat, so, es klappt vielleicht nicht. Hm. Ja, dieses sie versuchen es, aber es ist irgendwie nicht möglich. Also das hängt immer mit drin, finde ich, in diesen Bildern. Es hört sich jetzt eine total deprimierende Ausstellung an, das ist sie nicht. Nein, also, aber es ist halt einfach, ich glaube, der Tiefgang, also dass bei ihm, dass das Positive und das Negative koexistieren in den Bildern, dass einfach alles möglich ist oder auch eben nichts möglich ist. Ja. Ich finde ich jetzt interessant, also weil wir jetzt auch an Film denken, weil wir gesagt haben, Film denkt ja auch immer an Publikum, also Film ist ja auch das zweite Zitat von ihm, was in der Ausstellung als Wandtext benutzt wurde, fand ich auch ganz gut, wo wir auch wieder bei Instagram wären, wo er meint, so Photography is at its most basic a method for sharing. You stand in front of something, take a picture, and then someone else in a different place, in a different time, might be touched by it. So I think photography is just about always for some kind of audience, even if it's an imagined audience. Mhm. Also dieses Bewusstsein, da guckt irgendwann mal jemand drauf. Ich mache jetzt nicht nur einen Schnappschuss und wenn's was ist und was mir gefallen hat, dann, sondern auch eben dieser Gedanke, irgendjemand guckt drauf. Und wenn's nur meine Freunde sind, oder wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann im MoMA hänge. Oder wenn es nur mein das Future Me in 2 Jahren ist. Ja, also aber irgendjemand guckt da drauf und sich dessen bewusst zu sein, was dann zu sehen ist. Ja. Ich finde es spannend, dass er bis jetzt so unbekannt in Europa ist. Also wir haben ja schon öfter erwähnt, dass es eben sehr amerikanisch ist, auch wenn jetzt die Ausstellung natürlich bewusst sich diese Art Bilder rausgepickt hat, aber das finde ich schon spannend, dass eben auch das MoMA hat Fotos von ihm. In Amerika hat er, wer weiß nicht, wie viele Ausstellungen gemacht. Es gibt 8 Bücher von ihm. Hier in ganz München kriegst du ein einziges Buch von ihm. Ich habe jetzt mal irgendwie eben versucht, ein Buch auszuleihen. Die Dresdner Uni-Bibliothek schickt mir jetzt netterweise über die Fernleihe was. Das fand ich, wie gesagt, ganz spannend. Auch deswegen fand ich es eben schön, ihn überhaupt mal zu sehen. Weil, wie gesagt, mir war der überhaupt kein Begriff, nie gehört. Und dann Gott sei Dank ausgerechnet in München. Was für ein Zufall. Und man muss sagen, es ist zwar eine relativ kleine, aber doch eigentlich ziemlich feine Ausstellung. Mhm. Also ich habe mich da relativ gut aufkommen gefühlt, auch quasi mit den komischen, die auch sehr undeutlich, die Bänke in der Mitte des ersten Ausstellungsraumes, die sowas irgendwie so, die sowas von wobei man natürlich Bank in der Kirche irgendwie sowas haben oder vor der Kirche. Also ich denke, also wobei man natürlich sagen, das Amerika-Haus ist ja per se jetzt keine Institution, die einen reinen Ausstellungsraum hat, sondern die haben ja auch Programme und Workshops und so. Und ich glaube, das ist halt einfach generell der ein großer Veranstaltungsraum, der halt mit diesen Fotos behängt ist. Und ich glaube, die Bänke gehören eventuell einfach auch zum Inventar. Ja. Wobei, wichtig für später, das Amerika-Haus ist momentan nicht an seiner angestammten Location, weil das Haus general saniert wird, sondern in einem kleinen, unscheinbaren Gebäude 100 Meter weiter und schräg dahinter. Direkt vor der israelischen, nee, Generalkonsulat heißt es nicht, Botschaft, genau. Ja, genau. Und vielleicht liegt es auch daran, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir nehmen ein paar Möbel aus dem Haupthaus mit und dass dann halt einfach die Bänke, dass sie vielleicht im Haupthaus nicht so verloren rumstehen wie jetzt in diesem Ausstellungsraum. Mhm. Aber du hast ja quasi mit dem Fazit schon angefangen. Willst du noch was dazu sagen? Vielleicht noch Daumen hoch oder Daumen runter. Also für mich ganz, ich fand es eine sehr beeindruckende Ausstellung. Für mich ganz klar Daumen hoch. Ja, ja, geht mir ähnlich. Also wie gesagt, nicht nur, weil es jetzt einfach ein Name ist, den ich noch nie gehört habe, Bilder, die ich so noch nie gesehen habe, auch wenn man das Gefühl hat, man hat sie alle schon mal gesehen. Ja, fand ich auch sehr, sehr schön. Also auch von mir aus einen unbedingten Daumen rauf. Vielleicht der Hinweis, die Ausstellung läuft noch bis zum 7. Januar 2018 im Amerika-Haus. Der Besuch ist kostenlos. Leider samstags nicht offen, aber dafür sonntags. Ja. Also unter der Woche, ich glaube einen Abend sogar ein bisschen länger. Ich glaube mittwochs bis 20 Uhr, ansonsten bis 17 Uhr. Aber ich bin ganz klar dafür, dass sich ein Besuch lohnt und es ist auch nicht so weit von den Pinakotheken weg. Wenn ihr sonntags mal in Pinakotheken seid, dann bitte schaut euch noch Max Steinmetz an. Gut. Gut, dann und zur zweiten Ausstellung der heutigen Ausgabe. Martin Parr mit Souvenir of Photographic Journey im Kunstfoyer in der Maximilianstraße in München. Martin Parr gilt ebenfalls als Chronist unserer Zeit. Seine Themen sind Freizeit, Konsum, Kommunikation. Martin Parr ist ein britischer Fotograf, der auch, das möchte ich jetzt mal als Grundthese so in den Raum werfen, der eine sehr, sehr britische Sicht mit entsprechendem Humor in seinen Bildern auch bereitstellt. Im Kunstfoyer ist eine sehr umfangreiche Ausstellung, die man auch zurzeit kostenlos sich anschauen kann. Und würde ich sagen, stürzen wir uns direkt rein. Ich muss vielleicht vorweg sagen, mich hat das so ein bisschen ratlos zurücklassen, die Ausstellung. Nee. Also ich bin rein und dann das Erste, was man so sieht, ist so eine Kurzbiografie von Martin Parr. Und dann sieht man auf der linken Seite das immer in so gewisse Themenbereiche aufgegliedert, die Abteilung Common Sense. Das sind Bilder von 1994 bis 1999. Das sind so 270 Fotos, die so an der Wand entlang, bestimmt 15 Meter lang, aufgereiht sind. Und das war für mich so was mich schon mal gar nicht so richtig in die Ausstellung hat reinkommen lassen, weil das irgendwie so sehr plakative Aufnahmen sind, stark gesättigte Farben, absurde Szenen über Konsum und auch irgendwie so Schrottkultur und irgendwie so ein bisschen Faszination des Trivialen, die einen da so ereilt. Und ich dachte mir irgendwie so, ja, das waren tatsächlich irgendwie die 90er. Ja? Also er trifft es dann schon irgendwie, aber das war so mein Einstieg in die Ausstellung. Und mir ist sehr schwer gefallen, irgendwie reinzukommen. Also Common Sense, muss ich sagen, fand ich auch ein bisschen anstrengend, eben einfach, weil es so eine riesige Collage aus lauter unterschiedlichen Bildern ist, die sich eben hauptsächlich um Essen, Tattoos, Mainstream-Kultur, es ist halt alles durcheinander und man weiß eh nicht, wo man hingucken soll. Ich habe aber auch diese ganze Wand habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, weil ich dachte, nee, ist mir jetzt zu anstrengend, damit anzufangen. Ich kannte von Martin Parr eine Serie vorher schon, die hieß The Last Resort, die ist von 1985, wo er New Brighton, wo er Menschen in New Brighton abgelichtet hat. Also Brighton ist ja so ein mondäner Seeort in Großbritannien und New Brighton ist jetzt quasi das, wie soll ich sagen, die Arbeiterausgabe. Also Menschen, die nicht ganz so viel verdienen, aber gleichzeitig auch diese mondänen Handlungen vollführen, die man eben mit Brighton verbindet. Man liegt halt am Strand und lässt es sich gut gehen. Nur das sieht dann eben in New Brighton so aus, das war mein Lieblingsfoto, da liegt halt eine Frau eben mit einem Bikini-Unterteil auf dem Bauch und auf so einem Schotterstrand und man sieht nicht mal das Meer und direkt neben ihr steht eine Planierraupe. Genau, das ist so eine schräge Ebene, das hat auch was Gruseliges, weil man denkt so, um Himmels Willen. Es sah ein Parkplatz aus, als, genau, als ein Strand, aber mein Gott, sie liegt da in Bikini. Ich dachte, das war ein Kind. Für mich war es eine Frau. Okay. Nee, ich würde auch sagen, eine Frau. Hat sie nicht noch sogar noch ein Baby daneben oder so? Deswegen dachte ich, das wäre auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Also das fand ich einfach sehr spannend, dass eben dieses die Symbole oder die eben die Tätigkeiten von der Upper Class übernehmen, aber sie dann eben neu interpretieren. Und das ist für mich eigentlich so fast die Essenz von Martin Parrs Arbeiten. Ja. Dieser Blick auf die englische Mittelklasse oder auch teilweise in der Unterklasse, kannst du glaube ich nicht sagen. Heißt das Unterklasse? Arbeiterklasse? Ja. Eben die Arbeiterklasse, die gerne Mittelklasse wäre, die Mittelklasse, die gerne Oberklasse wäre und sowas wie Luxury, das war auch noch eine Serie von 97 bis 2011, die fällt ein bisschen raus. Aber er hat grundsätzlich eine sehr intensive Farbigkeit, also er fotografiert, das habe ich mir angelesen, mit Ringblitz, da muss ich erstmal nachgucken, was das überhaupt ist. Also dadurch haben diese Bilder kaum Schatten, du siehst einfach nur Farbe. Und deswegen sieht alles so ein bisschen billig aus, wie aus einem Fotoautomaten. Es hat alles so eine ganz komisch, eben billige Farbigkeit, aber genau das macht das Ganze halt so reizvoll. Es gibt Kritiker, die Martin Parr vorwerfen, er sei vulgär oder er bilde vulgäre Subjekte ab, das sehe ich auch nicht. Ich finde es bei ihm sehr bemerkenswert, dass er eben durchaus Menschen zeigt, über die man sich lustig machen könnte, so wie jetzt neulich der ProSieben-Idiot, der seine Zuschauer ein bisschen fett und ein bisschen arm genannt hat, aber ich finde, genau das tut er halt nicht. Ich finde, da ist immer noch Respekt vor den Leuten da, auch wenn man eben vielleicht ein bisschen belustigt guckt, wieso müsst ihr euch jetzt diesen billigen Schmuck kaufen, der so scheiße aussieht. Also vielleicht mal zu dem Last Resort, da muss ich sagen, das ist so die, trotz anfänglich mangelnden Zugangs, ist es wirklich die Serie, die mich vielleicht mit am meisten berührt hat, weil das mich so in eine, hat mich in eine Welt mitgenommen, die mir bis dahin irgendwie total unbekannt und auch irgendwie fremd war und die Drastik, mit der er so die eigentlich ziemlich triste Welt von New Brighton dann ablichtet, hat mich unheimlich mitgenommen und unheimlich mitgerissen. Und das hat mich wirklich berührt, das Schäbige quasi, ja. Was die Leute wollen es ja irgendwie eigentlich, also jeder will es ja schick haben irgendwie und die New Brighton sicher auch, aber es ist halt nicht schick. Es ist echt armselig. Genau, ja. Aber und das hat mich schon berührt. Und ich fand halt genau, wir haben beim Steinmetz ja schon gesagt, dass er eben diesen einen bestimmten Moment gefunden hat. Ich finde, das kriegt Martin Parr auch ganz hervorragend hin. Entschuldigung. Diesen einen bestimmten Moment. Also ich habe ein Bild, fand ich noch großartig, wo du einfach zwei Menschen nebeneinander siehst, wenn ich mir es richtig gemerkt habe. Ich habe es mir blöderweise nicht aufgeschrieben. Das, was ich mir aufgeschrieben habe, dass einer von den beiden eine Zeitschrift liest und die Headline in dieser Zeitschrift heißt Separate Dreams. Das fand ich, war für mich eigentlich so die Essenz dieser ganzen Serie. Ja. Also eben, du hast einen Traum und du versuchst ihn halt mit deinen Möglichkeiten zu erfüllen. Dass andere daneben stehen und sich denken, ist dann halt irgendwo nicht dein Problem. Also auch das fand ich spannend an dieser Serie oder generell an Martin Parrs Menschen, dass die Leute trotzdem eine gewisse Würde haben, dass da keiner lächerlich gemacht wird. Also das Interessante an New Brighton war für mich persönlich eigentlich also der Kontrast zwischen Erwachsenen und Kindern. Also weil die Erwachsenen haben auch immer so einen Blick, also ich denke jetzt an das eine Bild von einer Pommesverkäuferin, die quasi auch Martin Parr ihn direkt anschaut mit einem gewissen resignierten und ja, ich weiß schon Blick, das ist einfach ein mieser Job hier, dass ich hier mehr Geld verdiene und Pommes. Und dahinter stehen halt einfach lauter Kinder, die jetzt sich total auf ihre Pommes freuen oder auch andere Bilder eben, wo die Erwachsenen einfach also sitzen, rumsitzen oder aber ein Kind, das auch trotz dieses schäbigen Strands, trotzdem es einfach nicht besser geht, einfach irgendwie nackt rumspringt und trotz die Freude auslebt. Ja. Also ich finde, also trotz der Tatsache, dass es sich eben bei den Erwachsenen um Leute, also diese Träume haben und denen aber auch bewusst sind, dass diese Träume sich hier an diesem Ort nicht erfüllen, dass da auch immer gerade in der nächsten Generation die Lebensfreude, dass er das mit aufnimmt. Also dass es eben nicht alles, dass es trotzdem eine Freizeit ist, die den Kindern gut tut und dass es da so ein bisschen Hoffnung drin steckt. Das meine ich eben, dieses Positive. Es ist eben nicht, dass er schon auch drauf achtet. Also das ist jetzt natürlich eine Serie, wo er jetzt selber nicht so mit drin steckt. Ich wollte noch dazu kommen, es gibt, glaube ich, andere Fotoserien, wo er sich selber bewusst auch mit reinnimmt. Ich wollte nochmal auf die Pommesverkäuferin eingehen, die ich eher als Eiscreme-Verkäuferin wahrgenommen habe. Ich hoffe, wir reden über das gleiche Bild. Achso, Entschuldigung. Ja, genau, die Tante. Ja. Ich sehe es gerade auf ihr auf dem Bildschirm. Ja, ja. Ich finde bei ihr einfach sehr spannend, dass sie sich so ein bisschen in Pose wirft. Also wie gesagt, sie guckt den Fotografen an, wir sehen sie seitwärts, sie hat die Hand so in der Hüfte. Wie gesagt, hinter ihr sind die Kinder, die sich auf Pommes oder Eiscreme, was auch immer, freuen. Und sie steht halt da und schaut den Fotografen relativ herausfordernd an. Und ich hatte, wenn man sich überlegt, dass die Serie von 85 ist, ich habe dann an MTV gedacht, eben das Aufkommen von Musikfernsehen, du lernst auf einmal diese Posen, du lernst auf einmal, wie du dich vor der Kamera präsentierst. Da finde ich, da kommt das zum ersten Mal. Das fand ich an dem Bild so spannend. Aber Felix, was du gerade sagst, finde ich ein interessanter Punkt. Ich glaube, du hattest gerade irgendwie gesagt, der steckt da nicht so richtig drin irgendwie. Mhm. Das ist, was mir bei vielen Aufnahmen irgendwie aufgefallen ist und was ich ihm auch anlaschte, dass er so ein bisschen distanziert von dem, was er eigentlich fotografiert ist irgendwie. Also ich hatte den Eindruck, so manchmal irgendwie, hatte ich den Eindruck, ja, du bist irgendwie nicht richtig dran an deinem Gegenstand, den du aufnimmst irgendwie. Ah, also das würde ich gar nicht mal so sehen. Also gehen wir, also wenn wir jetzt von, also wenn wir jetzt, können wir von New Brighton weggehen. Ja, also klar. Ich würde jetzt mal zum Beispiel ganz bewusst an die Serie Small World denken, wo er sich einfach schlussendlich mit Tourismus auseinandersetzt. Also auf verschiedenen Orten, Indien, Schweiz, Holland und einfach Touristengruppen. Seien es jetzt eben japanische Touristengruppen, die sich vor der Akropolis fotografieren lassen. Ein Fotograf, der irgendwelche holländischen Tulpen fotografiert in Holland. Dessen Jacke genauso aussieht wie die, also von der Farbigkeit genauso aussieht wie die Tulpen, die er fotografiert. Ein Strand in Goa in Indien, wo Weiße in der Badehose und einem Bikini sitzen und dann zwei Inder einfach in ihren Alltagskleidung vorbeilaufen und eine Kuh vorbeiläuft. Denkt man so, besser hätte man den Kontrast zwischen den westlichen Touristen und Indien eigentlich gar nicht in einem Foto einfangen können. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, gerade eben bei diesen Touristengruppen, die er fotografiert, also diesen Massentourismus, könnte man ihm natürlich vorwerfen, dass er es eben so leicht ironisch oder herablassend betrachtet. Aber ich finde, gerade beim Reisenden ist einem zumindest aus seinem Gesamtwerk ist mir schon klar geworden, dass er sich da nicht rausnimmt. Weil er gerade in seinen Autoportraits, wo er sich in Fotostudios porträtieren lässt, wenn er auf Reisen ist, dann in schlimmen Hawaii-Hemden offensichtlich mit denen er rumreist und sich ganz klar als Tourist auch fühlt und zu erkennen gibt, also offensichtlich sich dessen bewusst ist. Und deswegen, nachdem ich die gesehen hatte und dann die Small World, dachte ich mir, er macht sich nicht über den Tourismus lustig, weil er genau weiß, dass er selber genauso ein Tourist ist. Ja, also ich meine, da haben wir jetzt zwei Punkte eigentlich zum Thema quasi. Also ich glaube, wenn er sich selber irgendwie als Gegenstand hat, dass er dann nah dran ist, das versteht sich irgendwie von selber. Mhm. Und das andere mit der Small World Sache, da löst er quasi das Problem Distanz, Nicht-Distanz, löst er aus meiner Sicht über seinen starken Humor, den er da immer reinbringt irgendwie, weil es dann irgendwie immer so, ja, die Kuh, ja klar ist es in Goa oder in Indien oder sonst irgendwas, ja. Oder irgendwie mit der Jacke, die so aussieht wie die Tulpen, die fotografiert werden, oder die absurde Szene mit den Touris, ja klar, so, kennt auch jeder irgendwie, und da muss man auch schmunzeln und ist auch lustig, und das löst er insofern, löst er das auch super, ja. Auch wir quasi so selbst des Selbstironischen, die Autoportraits, ja. Das ist eine unheimlich lustige Idee. Ja. Unheimlich, er hat wirklich richtig lustige Ideen, ja. Hm. Und auch bei den Autoportraits super umgesetzt irgendwie, ja. Aber er löst manche Sachen irgendwie mit so einem Augenzwinkern irgendwie, ohne irgendwie so richtig nah ranzugehen, habe ich manchmal einen Eindruck. Aber, ja, ich meine, Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, gerade bei Small World ist es ihm durchaus bewusst, dass er selber einer von diesen Touristen ist. Also, ja, wahrscheinlich schon. Wenn Touristen sich ständig darüber beschweren, dass es alles zu touristisch geworden ist, ist es ungefähr der Effekt, wenn Autofahrer sich darüber beschweren, dass man ständig im Stau steht. Ja. Du bist halt der Stau. Ja, das kaufe ich immer ab, das stimmt. Ich hatte einen Artikel noch zu ihm gelesen, das fand ich ganz schlau, den Vergleich zu Thomas Struth, über den wir ja letztes Mal gesprochen haben, der ja Menschen vor Kunstwerken fotografiert hat. Während Martin Parr jetzt eben Menschen vor der Alhambra und den Pyramiden und weiß der Geier wo fotografiert. Und in diesem Artikel hieß es halt, dass Kunstwerke sich lustigerweise nicht abnutzen, ganz egal, wie viele Leute davor stehen. Also selbst sowas wie die Mona Lisa, da hatte ich jetzt neulich auf Twitter gerade Mona Lisa Selfie verlinkt, wo jemand mal einfach online nach Mona Lisa gesucht hat und alles zusammengeschnitten hat, die Leute, die Selfies mit sich und der Mona Lisa machen. Kunst kann das irgendwie ab, wenn Leute davor stehen. Das verändert das Werk nicht. Aber die Pyramiden sehen heute nicht mehr so aus wie vor 100 Jahren. Also um diese Sehenswürdigkeiten rum ist eine komplett neue touristische Industrie entstanden. Es ist quasi ein neuer Ort entstanden um diese Sehenswürdigkeiten rum durch Touristen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum mir Small World so gut gefallen hat, weil er eben auch das abbildet, wie, das hat es ja eben schon gesagt, die junge Frau, der halt die einheimischen Gürtel verkaufen wollen, Schmuck, der nur dafür produziert wird, damit Touristen ihn kaufen. Naja. Selber hätten die das, glaube ich, nicht gemacht. Also die sahen jedenfalls alle so aus, ich meine, das waren halt 100 gleiche Gürtel, die du so siehst. Wobei, ganz ehrlich, also ich finde, deine These, der würde ich widersprechen, auch ein Kunstwerk, der ganze Mona Lisa-Selfie-Scheiß, wer das mal gesehen hat, nichts verdirbt ein Kunstwerk so hart wie die Szene. Ich finde das so unwürdig und so irgendwie... Gut, Mona Lisa ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Nee, genau, es ist ein Extrembeispiel, aber quasi am Extrembeispiel kann man ja sozusagen mal... Ja, also ich meine, das Extrem ist natürlich ein guter Betrachtungspunkt quasi. Mhm. Und gerade die Mona Lisa im Louvre, da sind so erschütternde Szenen, weil man kommt nicht ran, man sieht nichts, das Ding ist so klein. Und das soll es dann tatsächlich sein. Weil es tatsächlich Ende September Ende September in Paris für 2 Tage und war natürlich wie jedes Mal in Paris auch im Louvre, weil sich immer was ankommt. Das nutzt sich ja nicht ab, tatsächlich ist es aber auch die Ausstellungssituation so. Also ich meine, früher im Louvre, wenn man da so alte Bilder sieht, es hing ja ganz normal an der Wand. Früher im Louvre? Nein, ja, nicht zum Einzeiten. Nee, das kenne ich natürlich nicht. Also es hing halt normal an der Wand. Und mittlerweile haben die einfach in diesen Raum eine extra Wand reingestellt. Mhm. Und also es hat mich auch dann mal wirklich erschüttert, wenn man in diesen Raum reinkommt. Auf der Rückseite hängen 20, 30 Bilder davon, 7 Tizians, die schauen sich dann halt kaum einer an und 100 Leute stehen vor der Mona Lisa. Und du kannst das Bild überhaupt gar nicht betrachten, weil irgendwie 5 Meter davor ist eine Absperrung und davon stehen nochmal 7, 8, 9, 10 Meter tief eine Traube von Menschen, die alle irgendwie nah rankommen wollen. Also es ist völlig... Aber auch deswegen finde ich jetzt Small World halt so lustig, weil natürlich auch durch die Fotos, die wir von den Pyramiden sehen oder vom Eiffelturm, in uns der Wunsch erweckt wird, ach, das sieht auf dem Foto toll aus, das möchte ich jetzt gern selber sehen. Und dann fahren wir zum Eiffelturm und machen noch ein Foto. Und da stellen wir dann wieder auf Instagram und zack. Also was ich neulich über den David, das hatte ich, glaube ich, geblockt, das fand ich im Podcast, da hatte ich halt über den David von Michelangelo geschrieben, dass du eben, wenn du auf Instagram David Michelangelo eingibst, dann kriegst du halt 8000 Mal das gleiche Bild, weil natürlich auch alle das gleiche fotografieren. Aber ist doch legitim, oder? Natürlich, aber auch deswegen fand ich Small World interessant, weil du natürlich immer die super Touristenrequisite auf sehr vielen Bildern siehst, die Kamera. Natürlich haben alle eine Kamera dabei und fotografieren eben zum tausendsten Mal irgendein Motiv, das sie eigentlich schon kennen, weil sie es eben schon tausendmal gesehen haben. Der Tourismus erinnert mich immer mehr an so eine Schlange, die sich selber frisst. Also es bedingt sich irgendwie alles selber, ist ganz komisch. Was ich dann ein Bild aus der Serie fand ich auch sehr schön, dass ja eben teilweise musst du ja nicht mal mehr nach Ägypten, sondern du kannst auch nach Las Vegas fahren, um dir die Sphinx anzugucken. Also auch das, dass der Tourist, also die Sphinx in Anführungsstrichen, also dass wir inzwischen schon so weit sind, dass wir nicht mal mehr das Echte angucken müssen, sondern nur irgendwas, was so irgendwie ist. Wir fahren halt irgendwo hin. Ich fand, das war einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Serie. Und ich fand, die Auswahl war vielleicht nicht ganz so clever. Also ich habe mir nochmal das Buch dazu angeguckt, das ist von 2007, Neuauflage. Ich glaube, erstes war von 1994. Da war eine Serie drin, die ich sehr schön fand. Du siehst halt einen Typ vor der Sagrada Familia mit einem Bali-Shirt. Oder jemand steht in Santiago de Compostela und hat ein Hardrock-Café Paris-Shirt. Oder jemand steht vor der Notre Dame und hat eine Yankees-Cap auf. Also das waren für mich so die Lieblingsbilder eigentlich, die eben leider nicht in der Ausstellung sind. Aber das fand ich, hat es so auf den Punkt gebracht, dieses eben fucking Small World. Aber wo ist fucking Small World? Kleiner als Mosel geht's, glaube ich, nicht. Schön überall. Deshalb habe ich mich minutenlang aus der Diskussion ausgeklinkt, um diese Überleitung zu bringen. Ja. So, genau. Dritter Wein. Ich blubber wieder sinnloses Zeug, weil ich ja eh anscheinend... Riecht gut. Riecht. I think this is wine. Also der... Der gefällt mir bis jetzt am besten von der Nase. Der hat jetzt sowas... Ja, das ist definitiv die geschmeidigste. Ja, ja, war jetzt aber irgendwie... Nee, also erste Nase war so ein bisschen was Spargeliges irgendwie. Aber über mich lässt er nicht Fleisch sagen. Nö. Also hier würde ich sogar, also im Aroma irgendwie was Buttriges oder irgendwas. Wow. I like. Also der ist echt süß. Das ist meiner. Pui. Also der ist schon... Der, ja. Der ist an der Grenze zum Dessertwein. Ja, ja. Also der ist schon extrem süß. Boah. Ja. Aber den schmecke ich jetzt. Finde ich super. Das ist meiner. Also der ist halt auch... Aber schmeckt dir was außer dem Zucker? Also ich schmecke eigentlich fast nur Süße. Also ich wollte gerade sagen... Also schmeckt nach Honig, keine Ahnung. Also. Der ist mir zu gefährlich, ja. Ehrlich gesagt. Aber stimmt, da bleibt echt nicht viel außer... Ja, ist lecker. Süß. Also er bleibt lange, aber es ist einfach ja. Zucker. Ja. Aber ich mag Argument, das. Ja. Oh Gott, wie gesagt. Aber immerhin, puh. Ich schmecke was. Ich finde die gut. Ich probiere jetzt nochmal die Nummer 2 dazu. Puh, das wird hart halt. Wir machen uns an der Mosel keine Freunde. Ja, die 2 ist jetzt total pfeffrig. Ja, genau, auch mal, ich gehe auch mal durch die 2 durch. Okay, ja. Nase ist wieder frei. Mal sehen, was die 1 macht. Puh. Oh, die 1 ist jetzt gut. Oh, die 1 ist jetzt total sauer. Also ich fand die 2 total sauer natürlich in Relation, ja, aber jetzt machen wir die 1. Die 3 killt natürlich auch alles. Ich huste doch mal ein bisschen. Puh. Wo ist eigentlich mein Wasser? Hier. Tja. Das sind bestimmt die spannendsten Augenblicke im Podcast. Oh, jetzt trinken sie wieder stundenlang. Oh, das wird nicht... Nee, weiß ich noch nicht. Nee, weiß ich auch noch nicht. Gut. Aber wir können natürlich aber auch über also Wissen muss man ja nicht unbedingt, man kann ja auch denken. Ich würde jetzt gerade mal an England denken. Oh, noch so eine schöne Überleitung. Da gibt es eine Serie von, glaube ich, 1996 bis 2003 von Martin Parr, Think of England. Also das ist vielleicht auch ein sehr durch satirischer Blick oder ironischer Blick auf sein Heimatland. Aber ich finde auch da ist es Bewusstsein, er ist Engländer und das sind halt seine Leute und mit denen muss er halt, damit muss er dann halt auch fertig werden, dass er da dazugehört, das dokumentiert und das allein das erste Bild links, was kommt, fand ich halt großartig, weil es mich so in die Jetztzeit getragen hat. Da sitzt eine vermutlich ältere Frau in einem Klappstuhl, also in so einem Blümchenkleid, ein Sommerfest und da hängt so eine Wäscheleine, woran lauter Englandflaggen hängen. Und die Englandflaggen... Großbritannien. Also Union Großbritannien, Jacks. Das ist der Union Jack. Der verdeckt ihr Gesicht und jetzt eben unter der heutigen politischen Situation würde ich eben nicht sagen, er verdeckt ihr Gesicht, sondern er verdeckt ihren Blick. Also ich dachte so an Brexit, dieses, wir können nur unseren Union Jack sehen, UK is everything. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Ja, und ich fand, also das fand ich in jetzt halt so ein symbolisches Bild für das momentane Großbritannien, dass, also wenn mich mal fragen würde, so, was denkst du denn, oder was denkst du, wie es zu Brexit gekommen ist, dann sage ich, dann schau dir doch das Bild an. Ja, wobei das Lustige ist, die Bedeutung kam erst danach. Aber das... Aber vielleicht hat das auch damals vielleicht schon seinen Landsleuten vorgeworfen, dass sie nur auf sich gucken. Ist halt eine Insel, ja. Ja, ist halt eine Insel, ja. Also was mich an der Serie gestört hat irgendwie, oder fange ich mal mit dem Positiven an. Du magst mal den Pochen, ich halt. Ich arbeite mich halt an ihm ab, ja. Nee, also ich fand, es ist ganz klar ein Paar, ja. Es ist das Absurde, das Ironische, der Sarkasmus, ja, das ist alles da. Aber... mir war es zu klischeehaft irgendwie. Ich dachte mir so, ja, klar, das ist jetzt England, Klammer auf, Klischee, Klammer zu irgendwie. Und da denke ich mir, ja. Ja und nein. Also ich meine, für mich, also ich habe, also meine ersten England-Erfahrungen sind so als Kind mit meinen Eltern mal in London, aber dann später als Jugendlicher war ich mal zu zwei Sprachkursen im Süden, im Bexhill-on-Sea, und die Tatsache, dass er diese große Plastik Softeis-Affe fotografiert hat mit dem Cadbury's Flake, was drin steckt. Ich kenne für mich, also auch gerade aus dieser Teenager-Zeit, nichts Englischeres als die Tatsache, dass überall solche diese Eisverkäufer stehen, wo du Softeis bekommst, und dann would you like a Cadbury's Flake with that oder with Cadbury's Flake, und dann steckt da dieses Schokodings drin, und dass er genau einfach diese Werbemaßnahme fotografiert. Da hat man gesagt, das ist England. Das gehört so zu England. Und es gibt es nirgendwo anders, dass irgendwie dieses Schokoladen links im Softeis drinsteckt. Ich fand es lustigerweise liebevoller als die andere Serie, die er über Schottland gemacht hat. Also die hieß in der Ausstellung nur Scotland, ist von 1995 bis 2012, ist jetzt im Oktober als Buch erschienen und das heißt Think of Scotland, also genau das Äquivalent dazu. Und bei Schottland hatte ich das Gefühl, da hatte ich das einzige Mal bei ihm das Gefühl, dass er nicht so ganz genau weiß, was er tut. Obwohl ich jetzt heute gelesen habe, dass er sich mit keinem anderen Sujet länger auseinandergesetzt hat als mit Schottland. Das fotografiert er seit 25 Jahren, eine riesige Sammlung, und jetzt kommt eben endlich das Buch. Naja, er ist halt kein Schotte. Nee, aber deswegen, bei den Schottland-Bildern hatte ich eben so einen gewissen, da hatte ich das Gefühl, dass eine gewisse Distanz da, während eben bei Think of England, das fand ich halt überhaupt nicht skurril oder drüber lustig machen oder irgendwas, sondern wirklich, ich habe es als total liebevoll empfunden. Als guck mal, wie seltsam wir sind. Was ich da beeindruckend fand, wie er da so zwischen den Klassen wechselt, irgendwie so. Da sind so Upper-Class-Bilder irgendwie drin, und dann geht er auch wieder von oben nach unten durch irgendwie. Und wie er das abbildet, das fand ich schon spannend. Ja, und auch das Bild, was sowohl auf dem Ausstellungsflyer als auch auf jedem Poster ist, das, also englischer geht's ja gar nicht, zwei Möwen, also wirklich farbig saturiert, die sich gerade um irgendeine, also eine Pommesschale streiten, die irgendjemand hat stehen lassen. Muss ich an die alte Seemacht England denken. Bei Möwen muss ich halt immer an mehr denken. Und dann hast du eben die scheiß Fish and Chips. Ja. Das ist so, weil er eben vom ganz Großen ins ganz Kleine. Das ist halt das, was ich bei Paar so toll finde. Ja, aber was mich gestört hat irgendwie an dem Bild, dass ich mir dann nach ein paar Minuten Nachdenken, habe ich mir gedacht, das ist doch gestellt, ja. Der hat doch die Pommes da selber hingestellt irgendwie, ja. Dass die Möwe da dran rumzupfen. Ich hatte bei manchen Bildern hatte ich einen Eindruck, also es gibt ja so Fotos, dass man denkt, Wahnsinn, wie er den Moment erwischt hat. Und ich glaube, er hat wahnsinnig viele Bilder, wo es tatsächlich so war. Mhm. Aber bei vielen Bildern hatte ich auch einen Eindruck, komm, das war doch gestellt. Und manchmal muss es auch so gewesen sein. Zum Beispiel seine, muss ich sagen, großartige Serie mit den Bored Couples. Ja. Ja, wo er sich auch selber und seine Frau in Szene setzt. Ja. Da ist natürlich klar, dass es in irgendeiner Form dann gestellt ist. Ja, das ist ja auch alles okay. Aber ich hatte manchmal einen Eindruck, verdammt, das hat er doch irgendwie so forciert oder hat er doch in irgendwie so... Aber stört dich das bei Jeff Wall oder Stan Douglas, dass das gestellt ist? Nein, aber da weiß ich's. Und da versucht mir auch keiner das zu verkaufen, als dass es irgendwie... Da versucht mir keiner das so zu verkaufen, als wäre er jetzt in dem Moment so da gewesen und irgendwie... Das weiß ich nicht, ob er das tut, das unterstelle ich jetzt, ja. Aber irgendwie bei Jeff Wall, klar, da gehört es zum Konzept dazu irgendwie. Da stört's mich nicht, nee. Aber irgendwie, ich hatte manchmal den Eindruck, der trickst so ein bisschen irgendwie. Was vielleicht auch okay sein mag. Aber das ist es nicht vielleicht dann die Farbigkeit, dass du das Gefühl hast, er trickst? Weil, nehmen wir mal an, er hätte jetzt also mit einer Mark Steinmetz-Ästhetik in dieser versucht, Mark Steinmetz-Ästhetik irgendwie zwei Möwen, die irgendwo rumsitzen und an irgendwas rumpicken. Selbe Szene. Wenn es jetzt in Schwarz-Weiß wäre, hättest du dann das Gefühl, dass da irgendwas gestellt ist oder nicht? Also ich glaube, seine aggressive Farbigkeit verleiht dem Ganzen sowieso etwas Künstliches. Es ist halt plakativ. Er dreht die Farbe so hoch, dass er so ein bisschen was von einem Hammer hat, der aufs Auge drischt. Also angeblich sind die wirklich nicht so sehr bearbeitet, sondern wirklich mit diesem Misch aus Tageslicht und Blitz kriegt er eigentlich diese Farbigkeit hin. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was angelesenes Wissen. Aber wo du gerade schwarz-weiß sagst, das, was ich mit am spannendsten an der Ausstellung finde, ich bin halt einmal von rechts nach links rumgegangen, und wenn du dann zum Schluss kommst, ist die Liste, habe ich mir jetzt nicht notiert. Also auf jeden Fall hängt zum Schluss... Non-Conformist, genau, das war's. Die einzige Schwarz-Weiß-Serie. Die einzige Schwarz-Weiß-Serie 1975 bis 1980. Das sind genau die gleichen Motive. Du siehst irgendeinen Pastor, der einen Kohlkopf versteigert. Du siehst irgendwelche alten Menschen am Buffet. Also es ist genau die gleiche Skurrilität, ja, nur halt in schwarz-weiß. Und es funktioniert immer noch. Ja. Es hat natürlich so ein bisschen mehr einen seriösen Charakter, ja, weil es eben nicht so quietschig ist. Aber es ist genau großartig gleiche, ist auch ist irgendwie genau der Lord Saville on the Glorious Thread, the first day of grouse hunting, wie er irgendwie so mit so einer Schiebermütze und Sonnenbrille irgendwie links von ihm sein Hund mit dem Gewehr dasteht und völlig stiff upper lip mäßig halt in den Himmel starrt. Genau, also sein absurder Humor kommt irgendwie schon immer durch und ja, das ist auch voll okay. Ja. Ne? Da fand ich auch super, wo man gerade bei den Non-Conformists und im Schwarz-Weißen sind, da fand ich jetzt auch dieses eine Bild super, was allerdings irgendwie Combined Service, Outdoor Service of three different churches und du siehst halt im Hintergrund so die so der lauter Stühle, die drauf aufgestellt sind, die sie den Gottesdienst im Freien aushalten. Und dann offensichtlich ist davor irgendein Denkmal, wo halt ein kleiner Junge steht mit einem Spielzeuggewehr, als ob er auf diese Menschen gerade lauert. Also Outdoor-Service und da vorne steht der kleine Junge mit der Spielzeugwaffe, der alles andere im Kopf hat, als er jetzt an diesem frommen Ritual teilzunehmen. Also das sind schon... Das, was ich in der Serie noch spannend fand, war dieses eine Bild, da sitzen, glaube ich, Menschen in der Kirche irgendwie nach dem Gottesdienst nochmal so zum Kaffee zusammen oder so und also hinter ihnen ist dann halt so ein Wandgemälde eben mit christlicher Motivik zu sehen. Und das hat mich an gleich die erste Serie erinnert, die ich gesehen habe von ihm, jetzt in der Ausstellung, die heißt Mexiko und ist von 2003, wenn ich meine eigene Schrift lesen kann, wo er nur Essen fotografiert hat. Essen in Mexiko. Es ist alles fast rot, grün und weiß, was ich ganz lustig finde, weil er sich an die Flaggenfarben gehalten hat. Es ist natürlich alles quietschig, aber da fand ich im Speziellen diese Mischung aus Religiosität und Futter sehr schön, also dass da irgendwelche Coke-Dosen mit Jesus-Bild drauf sind oder so ähnlich, das fand ich da ganz lustig. Ansonsten ist die Serie bei mir eigentlich am egalsten. Was ich noch gern mochte, war Luxury, 1997 bis 2011. Weil sonst, finde ich, hat er eben eher die Mittelklasse, die Arbeiterklasse und da zeigt er jetzt eben Leute, die Schotter haben, über die man sich natürlich ganz wunderbar lustig machen kann, weil wissen wir ja alle, Leute mit Geld haben ja Geschmack und so weiter. Und das, finde ich, sieht man da eben nicht. Sondern auch da kriegt er es irgendwie hin, die Leute mit Würde zu behandeln, selbst wenn sie es vielleicht nicht verdient haben. Also auch, die Menschen per se waren auch einfach absurd. Also genau, eben, also da brauchtest du gar nicht so einen komischen Blick, den typischen Paarblick, sondern die Menschen alleine haben sich schon dadurch entlarvt. Und das, finde ich, machen die anderen eben nicht. Die Mittelklasse sitzt da und weiß es einfach nicht besser. Und ich denke, jemand, der die finanziellen Möglichkeiten hat, um sich zu bilden und die Zeit dafür hat, könnte einfach was Schickeres anziehen als einige Leute oder was anderes machen oder die Art Basel leer kaufen. Also gibt es eben auch, Luxury ist auch ein riesen Bildband. Das Motiv, was ich da sehr gern mochte, war, du siehst halt eine Dame mit einem riesigen Hut von hinten und ich bewunderte so die Steppennähte an ihrer Jacke, weil das natürlich eben Qualität ist, diese Stofflichkeit war so schön zu sehen und dann fällt dir auf, dass auf der Krempe des Hutes eine fette Fliege sitzt. Und das war so schön. So großartig, perfekt. Ja. Also, wobei ich das Gefühl hatte, wenn man so... Ich bin die Fliege in eurer Suppe. Ja? Ihr könnt in so viel Geld schwimmen, wie ihr wollt. Wir kleinen Fliegen fliegen trotzdem rein. Das fand ich wirklich das fand ich so das Bild im Bild sozusagen, fand ich wirklich sensationell. Ja. Also das wirklich so dieser beißende Humor eigentlich. Und ich dachte mir bei der Luxury-Serie irgendwie, so ja, also das soll Luxus sein, ja dann... Eben, es sieht so billig aus. Ja, genau, so ein bisschen so ein Widerspruch, ja. Luxus, ja wo denn? Ja, irgendwie so. Da gab es noch eine zweite Serie, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, ich glaube Knocke Le Zoot, keine Ahnung. Das fand ich habe mich minutenlang bepisst über den Namen. Ich weiß nicht, ich glaube, das, also das ist irgendwie ein belgisches Seebad, wenn ich das richtig weiß. Die Serie ist von 2000, 2001. Da bin ich, als ich das erste Mal, bevor ich den Wandtext gelesen habe und einfach nur so in den Raum geguckt habe, dachte ich, okay, noch mehr England-Bilder, um da festzustellen, nee, ist Belgien. Was ich dann auch wieder schön finde, es ist eben doch alles das Gleiche. Da fand ich es eben auch schön, dass eben Menschen versucht haben, mondän zu sein, die es nicht wirklich sind. Oder eben die Leute, die Kohle haben, sehr seltsame Prioritäten haben. Also ich bin an zwei Bildern hängen geblieben. Es gab halt einmal so ein Pärchen, wo er in so einem weißen Shirt etwas unscharf im Hintergrund, das über den Bauch hochgerutscht ist und sie sitzt halt im Vordergrund, hat irgendwie offensichtlich manikürte Finger und eine arschteure Uhr, aber ihre Haut ist halt so sonnengegerbt, dass du den Hautkrebs quasi schon siehst. Oder eben ein anderes Bild, wo du eine Frau siehst, auch mit unfassbar viel Schmuck und Ringen und Uhr und allem und die hat halt eine dicke Kippe in der Hand. Also sind einfach so die komplett bescheuerten Prioritäten und man steht davor und denkt sich so, aber trotzdem sind diese, auch wenn ich jetzt selber diese blöden Geräusche mache, ich habe trotzdem nie das Gefühl gehabt, dass er sie bloßstellt, sondern er dokumentiert sie einfach. Ja, also wir sind jetzt von Schottland ein bisschen abgeglitten. Oh. Also da wollte ich noch, also was in Schottland sucht, aber auch immer, also durchaus den, also er weiß, er kann aus sich selber raus, weil er eben kein Schotte ist, die Absurdität nicht. Also er sucht dann immer so gewisse Seitenblicke. Also toll fand ich das wohl von den Highland Games. Also vielleicht sind es auch die Schiedsrichter irgendeines Spiels, wo du die in irgendeinem Verschlag sitzen und du siehst eigentlich nur die Schottenröcke und die Strümpfe und die Schuhe dazu und irgendwelche Blöcke, auf denen sie sich irgendwas notieren. Und das fand ich eigentlich so einen schönen Moment. Also dieses schottischer geht's an nicht und diese Parallelität und... Mein Lieblingsbild von Schottland, oder zweitliebstes Bild, eins ist völlig außer der Reihe, aber mein Lieblingsbild ist von der East Mainland Show, von der Horticultural Society. Und wir sehen halt einfach so ein bisschen angeblitzt so einen Teller mit Blümchen drauf und da liegen so 5 Johannisbeeren. Und ja, dann ist ein riesiges Schild drüber, was größer ist als die Johannisbeeren. Third Place oder Third Prize oder was. Da habe ich jetzt irgendwie das Buch, habe ich mir auch noch angeguckt. Es gibt dann eben, also der First Prize ist eine lange Bohne gegangen, die auch ganz hervorragend ist. Das ist einfach so, das hat jetzt für mich nicht wirklich was mit Schottland zu tun. Also ich verbinde jetzt rote Johannisbeeren nicht unbedingt mit Schottland, aber das Bild war für mich einfach so liebevoll. Leute, die sich hinsetzen und sich überlegen, welchen Platz sie jetzt der roten Johannisbeere im Vergleich zur grünen Bohne einräumen. Ich finde das so schön, das Bild. Und danach ist etwas, was sehr englisch, also was ich ja noch hatte, was sehr englisch, was sehr, sehr, sehr, sehr schottisch auch ist. Also ein alter Mann, der auf einem regennassen Gehweg vor einem Pub liegt, der offensichtlich... Es lag aber nicht am regennassen Gehweg. Es lag nicht am regennassen Gehweg. Das ist das einzige Bild, bei dem ich so ein bisschen skeptisch war. Weil da, finde ich, habe ich dann wirklich das Gefühl, dass... Ich weiß nicht, ob ich es sehen möchte. Keine Ahnung. Natürlich wissen wir alle, wie Besoffene sich vor Kneipen aufführen. Aber weiß ich nicht, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da ist sein Blick auf einmal so mitleidslos geworden. Ja. Während er sonst, also auch, weil ich ja vorhin bei Marc Steinmetz die fehlende Körperdiversität angesprochen habe, die ist bei Martin Paar nicht da. Wir sehen durchaus Menschen zumindest verschiedener Körperstaturen. Ich glaube, schwarze Menschen haben wir nicht sehr oft. Aber ich finde auch da, und als selbst dicker Mensch kann ich das, glaube ich, beurteilen, ich habe auch da nie das Gefühl, dass er sich lustig darüber macht, wie Leute aussehen. Und das weiß ich sehr an ihm zu schätzen. Aber ich glaube, er macht sich auch über sein eigenes... Weil er nimmt sich ja selber nicht aus. Also wenn, dann macht er sich über sich selber lustig, wie er halt in seinen Autoportraits auch durchaus macht. Wenn er sich eben, was das Fotostudio in Moskau anbietet, in Karate-Foto neben Wladimir Putin in Karate-Poso einfach abfotografieren. Mein liebstes Foto war das in Atlanta, wo er neben dem Coca-Cola-Eisbären sitzt. Das ist auch so deprimierend, irgendwo auf dem fließenden Fußboden. Ja. Gut, dann gab es natürlich noch ein Bild aus der Schottland-Serie, das mich völlig geflasht hat. Das hing auch zurecht völlig alleine an der Wand. Da musste ich wirklich überlegen, ob das noch Marty Parr ist, weil das für mich einfach so ein Ding ist. Das kann man übrigens auf der Magnum-Seite als Poster kaufen und ich bin kurz davor, es zu tun. Du siehst Godrock, das Godrock Lido. Das ist das erste, das habe ich gegoogelt, das erste warm, öffentliche, beheizte Schwimmbad Schottlands von 1903. Und das Bild besteht quasi aus zwei Hälften. Du siehst in der unteren Hälfte eben diesen blauen Swimmingpool mit diesen typischen weißen Plastikpoolstühlen. Und es sieht halt einfach eben schlimmes Freibadbild aus. Und dahinter die bewegte See oder der Fluss, an dem dieses Bad liegt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dahinter dann die Berge und der graue Himmel. Es ist fantastisch. Hat so was Gorski-haftes, gell? Habe ich auch zuerst dran gedacht. Aber dann eben durch die schräg stehenden Stühle ist es eindeutig nicht Gorski. Ja. Und der einsame Schwimmer, der da halt seine Bahn zieht. Aber das ist genau, bei Gorski käme kein Mensch drin vor. Aber es ist das Bild hat mich echt völlig geflasht. Da habe ich sehr, sehr und die Tatsache, dass sie es auch einfach Lido genannt haben nach einem italienischen Strand. Also da steckt ja auch schon wieder da steckt auch ein gewisser Selbsthumor drin. Oder eben eine gewisse Großmannssucht. Ja, aber eben, ich meine, hallo, du hast ein Schwimmbad direkt am Fluss, am Meer. Dammit, was ist denn das? Oh ja, mehr Wein. Danke. Ja, aber vielleicht mal zu den Weil du Anke gerade die Brücke zu Marc Steinmetz geschlagen hast, ich würde mal so zur Diskussion stellen und ich glaube, dass es da durchaus Punkte gibt, die beiden verbindet, also Steinmetz und Paar. Also ich würde mal anfangen, ich glaube, es hat so eine gewisse, auch bei Paar habe ich so eine gewisse Trostlosigkeit gesehen. Und zwar, mich hat die Trostlosigkeit bei Paar hat mich irgendwie stärker mitgenommen als bei Steinmetz irgendwie. Weil bei Steinmetz so quasi hat die Trostlosigkeit wieder die Würde der Menschen so ein bisschen aufgewogen. Die hatten alle so, haben alle ihre Würde irgendwie behalten in dem Sinn. Das heißt jetzt nicht, dass es bei Paar total verloren haben, aber irgendwie, da war das irgendwie schonungsloser dargestellt, wenn es mal ins Trostlose ging. Du meinst, ein besoffener alter Mann, der auf dem Gehsteig vor einem Pub liegt, ist jetzt irgendwie trostlos? Nee, aber ich glaube, das, was du, ich glaube, das, was du Felix, vorhin gesagt hast, glaube ich, sehe ich genau anders. Eben dieses, bei Steinmetz habe ich das Gefühl, aus den Menschen könnte noch was werden, während man bei Paar das Gefühl hat, sie werden einfach immer Arbeiterklasse bleiben. Gut, das ist halt auch ein englisches Thema. Dann. Ja, ja, eben, sowieso. Ja, aber das ist das, da, ja, wo der Florian das gerade sagt. Also das ist ja möglicherweise auch der Punkt irgendwie. Der American Dream gegen halt the old world, ja. Das ist ja vielleicht die Sache. Das Klassenbewusstsein, also das ist, das englische Klassen- oder Kastenbewusstsein, was da ist, was in Amerika ja zumindest immer noch vorgegaukelt wird, dass es gibt eben diese Durchlässigkeit so. Was ich bei dass man es schaffen kann. So. Ja. Was ich bei beiden noch spannend fand, das habe ich mir jetzt auch angelesen, dass sich beide in ihrer Arbeit auf Robert Franks The Americans beziehen. Was man, glaube ich, bei Steinmetz mehr sieht als bei Paar. Also The Americans ist eine Serie aus den, korrigiert mich, 50ern oder 60ern? 50ern meine ich. Wo halt eben Robert Frank durch Amerika gefahren ist und eben Amerikaner fotografiert hat. War nicht viel anders als das, was Steinmetz gemacht hat. Auch schwarz-weiß. Für mich eher flüchtiger, nicht ganz so gestellt, nicht ganz so filmstilmäßig. Martin Paar hat das gesagt, dass er durch Robert Franks die Liebe zum Fotobuch entdeckt hat. Also eben nicht diesen singulären Shot, nicht dieses eine Bild, sondern eben eine Serie von Bildern, die eine Geschichte erzählen. Dazu muss man bei Martin Paar auch sagen, Martin Paar hat, glaube ich, eine der größten Fotobuchsammlungen der Welt. Die er ja auch veröffentlicht hat als Sammelband. Also auch von vielen anderen Fotokünstlern und die er jetzt, glaube ich, auch für einen, sagen wir mal, Freundschaftspreis, wenn ich das richtig verstanden habe, dem Tate in England vermacht hat, der Tate Foundation, und die das quasi jetzt als ihre Fotobuchbestand-Bibliothek aufbaut. Und dann sagt er, macht jetzt, ja, er sagt auch wo selber, ja, I'm a bit of a hoarder. Und er hat das einfach wirklich gesammelt und sehr, sehr intensiv und wahrscheinlich beschäftigt er sich auch immer deswegen mit Serien und nicht mit Einzelbildern. Ich auch, ja. Aber ich muss noch einen Kommentar, also das muss ich jetzt doch erwähnen. Ich hatte ja das Glück, dass das Kunstfoyer, die Bayerische Versicherungskammer, hatte eine Ticketlotterie für die Vernissage und ich konnte an der teilnehmen, wo Martin Paar auch selber da war. Und es gab so ein kleines Interview einer, wo sie auch gefragt haben und die erste Frage war ich so, I'll have to ask, so Brexit, what do you think? Und dann hat er gesagt, ja, okay, well, obviously I would remain, and the thing is, und dann sagt er so, redet jetzt noch ein bisschen drüber, und dass er jetzt durch die Straßen geht und sich andere Menschen in England anschaut und sich die ganze Zeit die Frage stellt, hat er jetzt leave oder remain gewählt? Ja. Ja? Und der hat das Gefühl, also wenn du jetzt nicht gerade in London bist oder in irgendeiner anderen Grimsby, wo du weißt, da haben 90% irgendwie für Leave gestimmt oder so, dass du einfach nicht das Gefühl hast, du kannst es den Menschen ansehen. Dann hat er überlegt so, ob das nicht eine seiner nächsten Serien ist, dass er einfach wie gesagt durch England geht und Menschen fotografiert und nennt es einfach Brexit the Photographs. Das ist irgendwie lustig, weil wenn man durch Sachsen fährt mit dem Zug, dann die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ja, wer hat da jetzt AfD gewählt? Mhm. Ja. Und du siehst es den Leuten nicht an. Und also deswegen fand ich das also ganz interessant. Deswegen ist vielleicht sein nächstes Buch eben Think of England oder was er dann jetzt eben als Arbeitstitel Brexit the Photographs genannt hat, vielleicht dann ganz spannend, weil er dann vielleicht einen ganz anderen Blick wirft. Eben vielleicht unter einem ernsteren Hintergrund und nicht so ganz so also ironisieren. Wer weiß, also wäre ich mal jetzt gespannt, was er dann für einen Blick auf seine Heimat hat. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Martin Paar wirklich gerne mag, weil da vielleicht dieses sehnsuchtsvolle, so war es halt mal. Das war Großbritannien, das war England, das war Schottland. Und das ist es jetzt eben nicht mehr. Vielleicht ist es das. Also vielleicht mag ich Martin Paar, weil er mich sentimental macht. Keine Ahnung. Hm. Oh Gott. Das klingt nach Ende. Ja, ja. Fazit. Genau. Ja. Also dann. Ja, Meckernase, Florian. Ja. Haben wir dich überzeugen können? Ja, also sagen wir es mal so. Nein. Okay, nee, also sagen wir es mal so, es war eine hochinteressante, trotz allem eine hochinteressante Ausstellung. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, was ja manchmal nicht so schlimm ist, dass man was anderes bekommt, als man sich vorstellt, weil sonst wird man immer nur dasselbe irgendwie sehen. Ja, aber irgendwie, es ist auch kein Geheimnis, dass ich kein so ein großer Freund von Martin Paar bin. Mhm. Von mir gibt es so einen Querdaumen quasi. Yay, immerhin. Ja. Von mir gibt es natürlich einen fetten Daumen nach oben. Wie gesagt, ich mag's. Es ist bunt. Es gibt viel Essen zu sehen. Dicke also, Menschen, über die man sich nicht lustig macht. I like it. Daumen hoch. Also von mir auch einen Daumen rauf. Ich bin seit jeher ein Fan des britischen Humors und dafür immer zu haben. Und auch wenn ich am Anfang mit seiner Ästhetik, also mit seiner wirklich aggressiven Farbigkeit, wenn man da ein bisschen fremdelt, man guckt sich rein und ich finde, man kann sich auch da durchgucken, man darf auch überfordert sein, aber es kristallisiert sich eben dann auch was raus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in der Ausstellung war, ich wusste, ich muss darüber reden und glaube 80% der Zeit dachte ich mir, um Gottes Willen, was soll ich denn sagen? Außer irgendwie über einzelne Bilder zu reden, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und später dann bin ich dann eben, also später bin ich auch zu dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe, dann gekommen, dass er, ja, aber er nimmt sich nicht aus. Bei all seinen Betrachtungen, er nimmt sich schon mit rein und er ist sich seiner Rolle bewusst und dachte mir so, okay, das ist etwas, was jetzt die Dinge miteinander verbindet und wo ich damit mich auch drauf einlassen kann. Und deswegen finde ich, geht auf die Photographic Journey mit ihm, guckt es euch durch und mal schauen, was bei euch hängen bleibt, was für euch eine Freude ist. Daumen hoch. Wie lange läuft die noch? Die läuft bis zum 28. Januar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, exakt. 2018. Kostet nichts, täglich 9 bis 19 Uhr. Also wunderbar. Und wenn ihr nach 20 Minuten genervt seid, dann dürft ihr auch also gehen, weil der Flo muss. Es wird nicht mehr anders. Ja, der Flo muss ja länger bleiben, weil er muss ja drüber reden. So, bleiben die Weine. Bleiben die Weine. Bleiben die Weine. Und ich muss sagen, mir fällt es heute extrem schwer. Mhm. Also ich würde am liebsten würde ich sagen, lasst uns doch. Ich will die gar nicht bewerten, weil mir fällt es echt schwer. Also es gibt jetzt keinen von den dreien, wo ich finde, dass er besonders heraussticht. Der Wein 3 ist halt, fällt so ein bisschen raus, weil er halt sehr süß ist. Aber jetzt gerade, wenn man Wein 1 zumal nochmal, wenn ich den nochmal Revue passieren lasse, der kommt sehr fruchtig daher. Also leicht mineralisch, was ich eigentlich an einem Riesling, so will ich eigentlich einen Riesling haben. Aber dann im Abgang erschreckend flach. Irgendwie. Wollte ich gerade sagen, ich finde, der ist auch inzwischen jetzt sehr flach. Der 2 ist jetzt einfach noch ein bisschen komplexer, aber. Bei dem 2er ist das Problem, so der kommt so gewichtig daher. Der hat auch so eine leichte barrikhafte Nase. Ja. Aber da ist auch sofort. Den hat man im Mund und dann ist er sofort weg. Finde ich auch ganz schwierig. Und da muss ich auch sagen, das Mineralische dann. Kommt dieses, so kurz, gell? Ja, aber das reibt sich dann auch. Und dann denke ich mir so, das reibt sich für mich jetzt, also für mich persönlich, ein bisschen zu viel beim zweiten Wein. Und ganz, also und der dritte ist mir einfach zu süß, das ist nicht mein Stil. Der hatte ich jetzt gerade eine Nase voll Zuckerwatte, wirklich. Der dritte ist jetzt, wo er auch länger im Glas ist, das ist jetzt nur noch süß. Wow. Ja, also es ist sehr interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wer jetzt auf richtig also süße... sagt man dann lieblich? Ja. Ja, liebliche klar. Weine steht, der ist da bestens aufgehoben, ist nicht mein Stil, deswegen fange ich jetzt mal an und sag, also Wein 3 landet bei mir leider auf dem letzten Platz, weil es einfach nicht mein Stil ist. Jetzt ganz ehrlich, ja, 1 und 2, beide mit Schwächen, leider, aber ich glaube, dieser Reibepunkt von 2, habe ich das Gefühl, eins knapp vor 2 und dann 3. Bei mir. Ja, eins vor 2 ja. Und dann 3. Okay. Also, dann, wenn ich es richtig verstehe, 1, 2, 3 quasi. Ja. Aber 1 und 2 sind knapp, aber da ist es dann, das ist eine kleine Nuance. Also, ich würde mich dem anschließen. Also, ich sehe quasi Wein 1 ist jetzt auch kein, für mich kein klassischer Gewinnerwein, ja, aber weil er halt so am Ende tatsächlich abflacht, aber das Problem hat Wein 2 eigentlich noch stärker und ihm fehlt auch so ein bisschen die Frucht. Deshalb für mich auch 1, 2, 3. Ja. Nee, ich mach die 2, 1, 3. Also ich ahne, dass die 3 meiner ist. Ich weiß ja, was auf dem Etikett steht. Ich kenne den Wein nicht, ich habe den noch nie getrunken, aber meiner ist eine Spätlese, deswegen ahne ich, dass das die 3 ist. Normalerweise würde ich die 3 jetzt komplett leer machen, aber er ist echt witzig süß. Ja, also keine Ahnung. Also ich weiß nicht, hat jemand von euch zufällig noch eine Crème Brûlée mitgebracht? Okay, gut, dann machen wir doch mal auf. Ja. Genau, machen wir auf. Wein 1, ich habe keine Ahnung, wem der gehört. Meiner ist es gar nicht. Ich mach das. Das könnte meiner sein. Das könnte Felix sein. Ja. Okay. So, schauen wir mal. Mach du einfach. Genau, Felix. Ja. Ah, das okay. Ist mein Wein. Also Wein 1 ist von... Felix, seit Tagen. No, mein ja. Gewinnerwein. Jetzt ist das wirklich scheiße. Ja. Der ist vom Weingut Johann Josef Christoffel Erben in Uerzig. What? An der Mosel. Es ist ein 2014er Uerziger Würzgarten, Riesling Spätlese. Alte Reben trocken. Alter. Uerziger Würzgarten. Bisschen ja. Beleidigt. Und ich kann vielleicht kurz die Geschichte erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Den habe ich im Internet direkt vom Erzeuger bestellt. Und zwar, ich war mit meine Eltern und Freunde waren vor vielen Jahren, als ich noch ein Kind war, dort mal zur Weinprobe. Und wir sind da mitgefahren. Ich kann mich an das Wochenende erinnern, das war ein ganz witziges Wochenende dort. Irgendwie, wir haben immer spielen, Mosel und dann von diesen Weinbergen umgeben. Und ich habe ja damals schon immer gemerkt, wir haben dann öfters auch von denen auch Wein uns besorgt oder uns liefern lassen von Johann Josef, Christoffel und Erben. Und Uerziger Würzgarten, wenn du ein Kind bist, klingt ja eh wunderbar und das merkt man sich. Und als der Flo das Thema vorgegeben hat, war mir völlig klar, ich brauche einen Christoffelwein, ich brauche einen Uerziger Würzgarten. Ich habe den jetzt also ungetestet ins Rennen geschickt, aber das war für mich, das muss... Wie viel Volumenprozent? Volumenprozent. Ich wollte eigentlich nur wissen, was er gekostet hat. Ja, ja. Volumenprozent, also 11,40. Und gekostet hat er 14,80. Okay. Oho. Mhm. Gut. Gut. Meiner. Mein Favorit? Deiner? Genau. Hier Weingüter Geheimrat J. Wegeler. Und ein 2015er Bernkasteler von der Mosel. Ja. Und ich bin einfach in den Laden rein, habe irgendeinen gegriffen, ohne irgendwie Großvorauswahl. Der hat gekostet 12,99. Oh. Ich habe einen Bläsfärber 2016er Riesling, das Peace Porter Goldtröpfchen, Spätlese. Ja, ne? Ich habe nach Etikett gekauft. Peace Porter Goldtröpfchen. Hättest du denn nicht dann den Kröver Nacktarsch kaufen müssen? Nein, ich wollte jetzt das Peace Porter Goldtröpfchen. Kein Scherz. Das ist eine Lage. Die heißt Kröver Nacktarsch. Das wissen wir. Wir kennen Wein. Hust. Hat lächerliche 7,5%, ist halt auch nur Zuckerwasser. Hat beim Kaufhof 11 Euro gekostet. Mir schmeckt der. Er ist halt irrsinnig lieblich. Gut. Jo. Dann haben wir es. Dann würde ich sagen... Oh Gott, wo stoßen wir jetzt an? Wir haben den ganzen Tisch voll gebaut. Okay. Felix, Glas. Feierabend. Ja. Genau. Okay. Also schön war's. Schön war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Fürs Aushalten. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.